Jungs. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Ja, herzlich willkommen zur 63. Folge mit einiger Verzögerung und Wartezeit, die ja aber angekündigt war. Haben wir uns jetzt endlich von der E3 erholt und können uns wieder an den Podcast wagen. Die Zeit nach der E3 ist ja sowieso immer verhältnismäßig ruhig, deswegen ist das jetzt, glaube ich, kein großes Problem gewesen. Aber doch, es lagen jetzt so 2,5 Wochen dazwischen oder so seit der letzten Folge. Mehr sogar? 3,5 Wochen? Ja, stimmt, kann sein, ne? Ja. Ja, ich glaube, 24. Der letzte Eintrag ist am 24. Juni und richtig. Wir haben mittlerweile schon fast den 20. Juli. Das heißt. Also, ja, schon tatsächlich so 3 Wochen sind es mindestens. Ja, wurde langsam Zeit, dass wir mal wieder da sind. Leider natürlich trotzdem auch nicht so der glücklichste Anlass quasi, um dann Hauptthema für die Folge zu wählen, News, aber darauf werden wir, glaube ich, dann gleich noch eingehen. Aber natürlich erstmal vorweg, jetzt, wie gesagt, E3 ist vorbei, 3,5 Wochen Pause. Joe, wie geht's dir? Was macht das Spielen? Gut, nach der E3 war da natürlich erstmal ein bisschen so die Luft raus aus den ganzen großen News und so Sachen und dann hat man wieder auch ein bisschen Zeit gehabt, sich da auch teilweise den Spielen zu widmen, also nicht nur über Spiele zu reden, sondern auch teilweise wirklich mal Spiele zu spielen mal wieder und es kam ja dann auch passend die Erweiterung von Final Fantasy XIV raus, nämlich Heaven's Ward und da habe ich mich natürlich dann vom Early Access an dann reingestürzt, mein erster großer MMO-Launch und mein so die bis auf ein paar Serverprobleme an den ersten zwei Tagen habe ich sogar das Gefühl gehabt, ich habe mir das sehr viel schlimmer vorgestellt, am ersten Tag oder am zweiten Tag durch eine MMO zu brettern. Ja. Und ja, bin jetzt die letzten Tagen, Wochen auch relativ beschäftigt, gibt's ja auch wieder relativ viel zu tun, habe für die Main Story auch bestimmt nochmal so 40, 50 Stunden gebraucht. Ist also recht viel Material wieder drin und ja, macht immer noch viel Spaß und werde jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Wochen noch ein bisschen weiterspielen, auch wenn ich natürlich noch andere Sachen habe. Ich habe jetzt mit Majora's Mask auf dem 3DS angefangen zum Beispiel. Stimmt. Steins Gate beendet auf der Vita. Dann auch relativ viele Sachen im Sale letztens abgegriffen. Symphony of the Night, Suikoden 1 und 2 und so weiter und so fort. Also ich werde viel zu spielen haben. Es gibt auch viel zu tun. Ja, das stimmt. Ich bin gerade drauf gespannt. Ich meine, ich war ja hauptsächlich drauf gespannt auf die beiden Titel, von denen du ja gerade schon genannt hast. Vor allem auf Majora's Mask, wie du das findest. Das ist schon mal ganz cool, dass du das jetzt schon spielst. Und ich bin gespannt, was du zu Symphony of the Night sagst, wovon ich ja auch ein Riesenfan bin. Das sind so zwei meiner großen lieben Spiele, die ich irgendwie so in dem habe, was du jetzt demnächst angehst und spielst. So richtig viel überschneiden sich unsere Geschmäcker ja manchmal nicht, aber das sind eben zwei dieser Spiele, die ich sehr hoch halte auf jeden Fall und deswegen bin ich super gespannt, was du da dazu sagst. Aber ich selbst habe auch relativ viel gespielt. Ich habe ja, dass ich Watch Dogs gekauft habe. Ich habe Watch Dogs jetzt auch schon durchgespielt. Und bin super zufrieden im Nachhinein, muss ich sagen. Natürlich bin ich da ohne Erwartung rangegangen. Ich meine, wir haben oft genug drüber geredet, wie sehr wir dann doch letztendlich auf, sagen wir jetzt mal, sehr hohem Niveau von unserem Hype her waren und sehr, sehr große Erwartungen an das Spiel hatten und das wurde dann ja relativ glorios enttäuscht. Das ist ja auch kein Geheimnis. Letztendlich habe ich also quasi nichts mehr von dem Spiel wirklich erwartet und jetzt, wo ich dann gespielt habe, muss ich sagen, hat es doch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also die Open World an sich funktioniert schon ganz gut. Die Sachen, die du machen kannst, ist schon alles ganz cool. Selbst die Minispiele fand ich ganz unterhaltsam eigentlich. Klar, es hat auf jeden Fall seine Probleme und Fehler. Gerade die Story fand ich ziemlich schwach, ehrlich gesagt, dieser ganze Ansatz mit Überwachungsstaat und auf alles, ne, mit Hacking und alles kann gehackt werden und überall ist Technologie und so ein Kram, es bietet ja doch eine sehr, sehr coole Grundlage. Sie haben ja auch das sehr krass beworben dann auch irgendwie am Anfang. Und das hat ja dann auch schon sehr schnell irgendwie halt gewisse gesellschaftskritische Ansätze. Letztendlich dann eine ziemlich klassische Vigilante-Rache-Story draus geworden, was ich persönlich super, super lame fand. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, das ist wie damals auch Assassin's Creed 1 zum Beispiel durchaus ein guter Start für eine neue Franchise. Und ich habe das Gefühl, der zweite Teil könnte richtig klasse werden. Von daher war ich da sehr zufrieden mit auf jeden Fall. Und bin auch ganz glücklich, dass ich das jetzt im Nachhinein doch irgendwann nochmal gekauft und gespielt habe. Weiß nicht, ob ich das wirklich irgendwann jetzt mal ausbuddeln werde. Ich habe, glaube ich, fast alles gesehen. Ich habe alle Minispiele mal ausprobiert, habe ein paar auch relativ lang gespielt. Hab, wie kannst gesagt, ja mehr Spider-Tank spielen. Mehr Spider-Tank. Ganz ehrlich, dieses Spider-Tank-Minispiel ist wirklich tatsächlich ziemlich awesome. Also das muss ich auch sagen. Aber ja, davon abgesehen, wie gesagt, war ich da eigentlich ganz zufrieden mit. Und jetzt stehen wieder ein paar andere Sachen irgendwie so im Raum, die jetzt nebenher wieder angegangen werden. Aber da werde ich bestimmt irgendwie später auch nochmal drauf kommen. Im Taste gegebenenfalls. Ja, aber dann würde ich sagen, steigen wir dann auch ein in die Folge. Wir machen vielleicht erstmal eine kleine News-Übersicht. Und dann schauen wir mal, was uns diese Folge so erwartet. Einsteigen werden wir heute in die Folge. Wir haben 4 News für euch. Die erste davon bezieht sich auf die Verkaufszahlen der PlayStation hier bei uns im Westen. Wir wissen in Europa, ja schon. Meinst du? Ja, also allgemein im Westen, aber jetzt spezifisch Europa, ja. Wir wissen ja schon, dass sie extrem erfolgreich war, dass Amerika natürlich als Markt, der so ein bisschen klassisch eher dann auch von Microsoft und Xbox geprägt ist, natürlich nicht ganz so krasser Landslide-Victory war, wie das jetzt zum Beispiel in Europa der Fall war, aber wir haben jetzt tatsächlich aus Europa doch einige sehr konkrete Zahlen und da ergeben sich dann doch schon, ich meine, wie gesagt, das ist alles keine große Überraschung, aber trotzdem, wenn man dann die Zahlen mal hört und sieht, dann stellt man doch relativ schnell fest, dass da tatsächlich ganz krasse Gräben sich ergeben zwischen Microsoft und Sony in der Hinsicht. Also in Europa hat Sony tatsächlich gerade Mainland extrem gewonnen. Da werden wir es gleich noch drauf eingehen, hauptsächlich so ein bisschen als Vervollständigung, weil wir da schon öfter mal drüber geredet haben. In der zweiten News wollen wir uns dann mit etwas beschäftigen, das ein bisschen sehr traurig für uns PC-Spieler ist. Es geht dabei um die PC-Version von Batman Arkham Knight. Das hat ja in letzter Zeit doch sehr, sehr große Lorbeeren eingeräumt, das Spiel. Gerade auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One soll es ja auch ganz fantastisch aussehen. Viele sagen ja, ist eine große technische Errungenschaft auf den Plattformen, ist auch inhaltlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Also insgesamt super, super toll. Großes Problem hauptsächlich. Der PC-Launch hingegen ist komplett in die Hose gegangen. Der Port ist anscheinend völlig schrecklich. Ich selbst habe ihn noch nicht gespielt, habe nur eben Ausschnitte gesehen und tatsächlich ist es sogar so weit gegangen, dass jetzt Warner Brothers gesagt hat, wir nehmen das vom PC-Markt wieder runter, das kann nicht mehr verkauft werden. Da werde ich euch dann gleich noch mehr zu erzählen. Dann kommen wir zu einem etwas sehr rarem, das über Jahre hinweg quasi nie wirklich so die Leute zu Gesicht bekommen haben, von dem wir alle wussten, dass es irgendwie existiert, aber niemand hat es wirklich mal gesehen und jetzt ist irgendwo aufgetaucht, nämlich eine Sony PlayStation Super Nintendo Konsole. Diese alte Geschichte, dass damals eben Sony für Nintendo an einem CD-Add-on für das Super Nintendo gearbeitet hat, mit dem Titel PlayStation, woraus ja später, wie wir alle wissen, mittlerweile eine eigene Konsole geworden ist. Da ist eben plötzlich ein Prototyp von aufgetaucht. Jetzt kann man da bewegte Bilder zu sehen und so ein Kram. Sehr, sehr interessant. Da würde ich Joe gleich noch was zu erzählen. Und als letzte Nachricht, dann auch die Einleitung ins Hauptthema, wird es nochmal sehr traurig. Ich denke, das werden alle mitbekommen haben, die irgendwas mit der Gaming-Szene zu tun haben. Satoru Iwata, der Präsident von Nintendo, ist vor kurzem verstorben, im Alter von 55 Jahren, war also noch relativ jung an Gallenkrebs. Das ist also tatsächlich eine sehr traurige Nachricht und wir wollen uns das dann auch im Hauptthema zum Anlass nehmen, um einmal über ihn und ein bisschen seinen Werdegang bei Nintendo zu reden. Ist ein sehr, sehr interessanter Mann. Definitiv jemand, der Nintendo revolutioniert hat, der dafür letztendlich verantwortlich war, dass Nintendo heutzutage in der Form noch so existiert, der eben nach dem großen Problem mit den GameCube Nintendo in eine komplett neue Richtung gelenkt hat. Ein sehr, sehr, sehr spannender Mensch, eine sehr spannende Persönlichkeit und vor allem auch eine super wichtige und relevante Persönlichkeit für unsere Industrie. Und dann, wie gesagt, dem würden wir doch ganz gern dann auch unsere Ehre zollen und dazu nochmal ein Hauptthema machen. Das heißt, wir werden so einen kleinen Nachruf auf Satoru Iwata machen. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich mal ein in die News-Übersicht, in die News an sich und legen los mit den Verkaufszahlen der PlayStation in Europa. Ja, Sony hat, Sony Computer Entertainment Europe, also vor allem den CEO Jim Ryan, letztens in einem Interview eben gefragt, wie es momentan denn so aussieht. Die Xbox One wird ja momentan sehr aggressiv dann auch in Europa unter anderem beworben, auch mit einem Preisschnitt auf, wenn du in den USA auf $350 permanent. Und hat dann eben die Frage gestellt, ob Sony denn jetzt im Zugzwang steht, auch die Preise der PS4 denn auch vor allem in Europa dann irgendwann zu senken. Und Jim Ryan hat gemeint, dass so wie es momentan aussieht, da sind sie jetzt sehr, sehr zufrieden mit den Verkaufszahlen der PS4 in Europa. Man sehe momentan keinen Bedarf für eine Preissenkung. Er sagt, dass es, wenn man jetzt UK ausnimmt, also vor allem in Kontinentaleuropa, sie eigentlich in jedem Land mindestens 70% Marktanteil haben, wenn man in manchen Staaten sogar 90%. Das heißt, Kontinentaleuropa gehört völlig uneingeschränkt Sony. Auch in UK läuft es sehr gut, auch wenn da die prozentualen Zahlen ein bisschen niedriger sind. Also so als Hintergrundinformation, England bzw. das Vereinigte Königreich war eines der wenigen europäischen Staaten, in denen die Xbox 360 auch sich besser verkauft hat als die PlayStation 3. Mhm. Und da deswegen ist da der Unterschied ein bisschen knapper, aber auch da ist die PS4 vorne. Und wenn man sich dann so genauere Zahlen anschaut, also so die neuesten Zahlen, die man so ein bisschen aus den einzelnen europäischen Ländern so mitbekommen hat, war eben so, dass es in Deutschland so ist, dass auf jede Xbox One in Deutschland ungefähr 5 PlayStation 4s kommen. Was krass ist, ja. In Spanien ist es sogar auf jede Xbox One ungefähr 9 PlayStation 4s. In Spanien ist da so mit, glaube ich, so eines der Hauptländer für PlayStation, da gab es nämlich neulich auch Zahlen, dass sich da die Vita verkauft wie warme Semmeln. Also anscheinend 700.000 Vitas in Spanien alleine, was... was ziemlich bescheuert ist. Was absolut eigentlich relativ krass ist, wenn man bedenkt, dass sie, glaube ich, in Japan momentan knapp 3 bis 4 Millionen hat oder so. Und ich meine, das ist halt Spanien, ne? Wesentlich, ja, definitiv. Das wird auch erklären, warum es so viele Spanien-Only-Vita-Bundles gibt, wo ich mich schon manchmal schon gefragt habe, warum gibt's die eigentlich, aber das erklärt's wahrscheinlich. Und auch in Frankreich ist es so, dass es, glaube ich, mindestens, glaube ich, 3:1 für die PS4 ist. Man ist bei den Zahlen sich nicht ganz sicher, ob die wirklich jetzt die Wii U mit einbeziehen. Ich glaube es persönlich nicht. Wenn man die Wii U mit einbezieht, glaube ich nicht, dass Sony in jedem Kontinentalschein mindestens 70% hat, weil zum Beispiel Frankreich, was ja ein traditionell sehr starker Nintendo-Markt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass die PS4 da 70% hat, wenn man die Wii U mit reinzieht. Aber ich glaube, in Relation zu Xbox One, wo man sich ja, glaube ich, dann auch eher in Konkurrenz zueinander sieht, glaube ich, wenn man sich diese Zahlen anschaut, ist es schon sehr eindeutig, wie die Lage aussieht. Auch Phil Spencer hat sich zu den Zahlen geäußert und hat Sony zu seiner Arbeit in Europa gratuliert. Man schaut sich da gerne was ab, weil er seiner Meinung ist, dass Sony in Europa einen sehr guten Job erledigt, und er räumt auch ein, dass Microsoft mehr tun müsse, um sich das Vertrauen der europäischen Kunden eben entweder wiederzuerlangen oder überhaupt zu erlangen. Mhm. Ich glaube, das ist natürlich in dem Sinne erstmal natürlich eine PR-Aussage, die er machen muss. Ich persönlich glaube zum einen, ja, sie müssen schon ein bisschen was besser machen. Zum anderen habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das allein ausreichen würde. Wir haben in Europa eine so, vor allem in Kontinentaleuropa ist PlayStation mittlerweile so stark, auch, sag ich mal, verwurzelt, was Konsolen, den Konsolenmarkt angeht. Ich meine, du hast immer noch ein bisschen Nintendo, aber ansonsten habe ich das Gefühl, auch PlayStation ist vor allem in Spanien eine so große Institution mittlerweile. Selbst wenn du dann deine Arbeit besser machst, glaube ich nicht, dass du die einfach vom Thron stoßen kannst. Ich meine, die Tatsache, dass die PlayStation 3, die ja objektiv eigentlich schon die schlechtere Konsole war gegenüber der Xbox 360, hat sich nicht besser verkauft, hat sich trotzdem besser verkauft im Kontinentaleuropa. Da wird es nicht anders laufen, wenn du jetzt eine Konsole hast, die tatsächlich auch noch besser ist als die der Konkurrenz. Ja, das stimmt allerdings. Also vor allem, wenn man eben betrachtet, dass eben auch allgemein beim internationalen Launch, wenn man sich eben dann so ein bisschen Pressestimmen und auch allgemein die Stimmung in der Szene angeguckt hat, hatte man sowieso von Anfang an das Gefühl, dass eben Sony mit der PlayStation wesentlich besser dasteht. Da haben wir schon ausführlich drüber geredet, über Marketing-Desaster und Debakel zum Launch der Xbox One und vielleicht ein bisschen falsche Ausrichtung für eben gerade auch Europa, die dann eben eher ein bisschen amerikazentrisch war bei der Xbox One. Haben wir schon ausführlich drüber geredet. Das heißt also, jetzt in der Situation, wo die PlayStation eh schon gefühlt besser dasteht, ist natürlich noch schwieriger, im Bereich, wo die PlayStation sich eben historisch gesehen auch immer schon besser verkauft hat, hast du jetzt auch nochmal eine stärkere PlayStation-Konsole als die Konkurrenz. Ich glaube auch, dass der Zug ein bisschen abgefahren ist. Ich glaube, das wissen die auch. Also ja. Er hat zwar spezifisch gesagt, ja, wir wollen uns anstrengen, wir wollen mehr tun für Europa, und ich denke, das werden sie auch machen. Ich meine, Gamescom kommt jetzt. Microsoft ist der Einzige mit einer großen Pressekonferenz auf der Gamescom. Sie haben schon gesagt, Scalebound und Crackdown Quantum und was Break. Sie alles nicht gezeigt, Quantum Break auch, wird alles auf der Gamescom gezeigt. Ich meine, sie werden auf jeden Fall schon mal noch eine Offensive starten, aber es ist natürlich auch der andere Grund, wo sie sich ein bisschen verspielt haben, ist natürlich auch dieser zeitlich versetzte Launch in vielen europäischen Staaten. Also das werden manche in Deutschland vielleicht nicht wissen, aber viele von selbst unseren Nachbarstaaten haben die Konsole erst fast ein Jahr später gekriegt. Also Holland, Belgien, Skandinavien. Und ich meine, in der heutigen Zeit kannst du sowas eigentlich nicht machen. Also das stimmt, ja. Also vor allem, weil es auch dieses Gefühl erweckt von wegen, ihr seid halt nicht so wichtig, ne? Also ich meine, Also so als Tier 2 oder Tier 3 abgestempelt zu werden, ist schon mal für die Kunden dort nicht gerade ein Zeichen dafür, dass sie sehr wertgeschätzt werden. Und zweitens ist es auch, wenn du Xbox schon als globale Marke siehst, dann musst du das auch global launchen. Natürlich musst du nicht alles gleichzeitig launchen, aber ich meine, die PlayStation 4 hat es auch geschafft, ungefähr in allen großen westlichen Regionen zumindest das zeitgleich zu launchen. Dass Japan ein bisschen später war, hatte Japan spezifische Gründe, aber ansonsten gab es da jetzt keine großen Lücken, welche Länder jetzt eine PS4 kriegen oder nicht. Ich meine, klar, auch in Holland und so konntest du eine Xbox One einfach importieren, wenn du wolltest, aber wenn man ganz ehrlich ist, die Zeiten sind eigentlich vorbei, indem man eine Konsole importieren muss, weil man nicht ein Jahr auf die Konsole warten muss für den lokalen Markt. Allerdings, ja. Ja, ist definitiv ein bisschen schwierig und wie gesagt, die Zahlen sind auch keine große Überraschung. Wir haben jetzt schon oft genug drüber geredet, wir hatten davor schon erste Zahlen, aber tatsächlich hat man jetzt immer so ein bisschen größeren Überblick. Man hat ein paar konkretere Zahlen aus einzelnen Ländern. Man kann tatsächlich so ein bisschen überblicksmäßig mal sich Kontinentaleuropa angucken, und da merkt man dann tatsächlich auch schon, wie krass zum Teil dieser Unterschied eben ist, den wir vorher nur vermutet haben. Jetzt haben wir ihn so ein bisschen schwarz auf weiß in gewissen Ländern, und da merkt man tatsächlich schon krasse Unterschiede. Also gerade in Europa hat die PlayStation 4 schon sehr, sehr eindeutig gewonnen. Ist dann, glaube ich, einfach so ein bisschen nochmal der Abschluss für diese ganzen einzelnen Newsmeldungen, die wir immer mal wieder hatten. Haben wir jetzt hier einmal quasi noch ein bisschen Überblick. PlayStation steht doch schon in Europa wesentlich besser da als die Xbox. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das nächste Thema, ja, ist sehr, sehr trauriges, meiner Meinung nach. Ich glaube, für viele von unseren Hörern vielleicht gegebenenfalls auch nicht, weil die eben gegebenenfalls PlayStation 4 oder Xbox One besitzen und damit kein Problem haben. Aber es geht um Batman Arkham Knight und, ja, konkrete PC-Version. Warner Brothers hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich denke, das wird den meisten wahrscheinlich auch bekannt sein. Es gab von Launch an sofort eben Berichte über relativ viele Probleme, über Bugs, über gerade vor allem auch Performance-Probleme, dass das viele Leute sehr überrascht hat. Weil eben gerade auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One das Ganze eben als technisches Meisterwerk bezeichnet wurde. Viele haben gesagt, es ist tatsächlich ein reines Next-Gen-Spiel, sieht wunderschön aus und läuft trotzdem extrem flüssig auf sehr hohem Niveau, also sehr hohe grafische Qualität und trotzdem sehr, sehr gute Frameraten. Im Gegensatz dazu der PC, man hatte das Gefühl, da waren sämtliche Optionen runtergeschraubt. Selbst auf Maximum-Einstellungen sah das Spiel nicht so gut aus wie auf den Konsolen und war zusätzlich auf 30 FPS gecapped. Und lief trotzdem schlechter, selbst mit PCs, die de facto einfach stärker waren. Es gibt einen sehr interessanten Digital Foundry Artikel dazu eben auch, die dann getestet haben, wie stark müsste eigentlich ein PC-System derzeit sein, um das Ganze tatsächlich auf einem Niveau von der PlayStation zu spielen, und das war tatsächlich jenseits von Gut und Böse. Das heißt, selbst High-End-Systeme, die stärker sind als PlayStation 4 und Xbox One, können es trotzdem nicht in ähnlicher Qualität spielen. Ja, ich hab's nicht genau, konnte es nicht genau beurteilen. Ich hatte das Gefühl, das war so ein PC, der vielleicht zwei PS4s war oder so. Es war auf jeden Fall ein wesentlich stärkerer PC und trotzdem lief das Spiel nicht flüssig. Und das ist natürlich dein absolutes Armutszeugnis. Dann gab es relativ viel hin und her. Warner Bros. Hat gesagt, oh ja, das ist uns bewusst, wir kümmern uns drum. Es kamen einige Patches. Dann kam auch relativ schnell raus, okay, das wurde sowieso auch gar nicht dann von Rocksteady selbst gemacht, der Port, sondern es wurde gemacht von Iron Galaxy Studios, glaube ich. Hießen die, die das davor auch schon mal gemacht haben für Warner Brothers, also die haben davor das Origins auch schon geportet, auch da gab es wohl damals schon leichte Probleme beim Launch, aber leichte Probleme beim Launch sind jetzt ja kein Riesenweltuntergang, solange man das nach und nach in den Griff kriegt. Das war tatsächlich jetzt aber jenseits von Gut und Böse, das war nicht mehr reparabel, und entsprechend hat Warner Brothers zu einem relativ drastischen Schritt gegriffen, der, glaube ich, also meiner Meinung nach tatsächlich aber auch der richtige war. Sie haben gesagt, okay, das funktioniert offensichtlich nicht, es tut uns total leid, wir haben das komplett versaut, wir ziehen das Ganze jetzt komplett aus dem Markt, das heißt, sie haben den Verkauf komplett eingestellt, alle Leute, die das Spiel bereits besitzen, können es behalten, wenn sie wollen und sich nach und nach die Patches eben drunter ziehen. Sie können es aber auch zurückgeben, sie haben mit allen Händlern gesprochen, Steam Refunds gibt es sehr kurzem auch. Ich glaube, selbst wenn wäre das wahrscheinlich auch ein Sonderfall gewesen, der das sonst auch anders funktioniert hätte. Das heißt, man kann sein Spiel überall zurückgeben, wenn man möchte. Im Retail-Markt wird es gar nicht mehr verkauft. Die ganzen Kopien, die sie davon haben, liegen einfach im Lager und dürfen nicht verkauft werden. Eurogamer hat auch bei ein paar großen Ketten nachgefragt, die ja gesagt haben, ja, wir haben die Spiele, die liegen bei uns im Lager, aber verkaufen können wir sie eben nicht. Wir dürfen sie nicht verkaufen. Es gab ein offizielles Stop eben von Warner Brothers. Und jetzt arbeiten sie eben da dran. Rocksteady jetzt mittlerweile dann auch. Rocksteady hat danach auch gleich getweetet. Sie haben gesagt, es war der richtige Schritt. Es tut sich total leid. Sie arbeiten mit den besten Ingenieuren, die sie eben haben, daran, um die Probleme zu beheben. Nvidia hat sich auch eingeschaltet, hat gesagt, okay, das ist zwar kein Nvidia-spezifisches Problem auf dem PC, sondern es ist ein allgemeines Problem mit der PC-Version. Trotzdem würden wir gern helfen. Sie haben ihre Q&A-Leute zur Verfügung gestellt, sie haben ein paar technische Ingenieure zur Verfügung gestellt, haben gesagt, okay, wir wollen euch unterstützen, wenn es irgendwie möglich ist, und mitarbeiten, dass das Spiel eben so schnell wie möglich wieder rauskommt. Trotzdem wird es wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern. Das Spiel ist jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr auf dem Markt. Es wird auch noch ein paar Monate dann eben dauern. Das haben sie schon angesagt. Sie haben gesagt, okay, es gibt grundlegende, große Probleme, wir kommen gut voran, aber es wird einfach dauern, das Ganze. Ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat dann noch ein Artikel von Kotaku, der kurz danach rauskam, nachdem Warner Brothers durchaus bewusst war, auch schon vor dem Launch, in welcher Verfassung quasi die PC-Version sich befunden hatte, und dass man augenscheinlich einfach beschlossen hatte, können wir nichts gegen tun, scheiß drauf, vielleicht bemerkt es keiner. Was natürlich nie so der richtige, beste Weg ungefähr ist. Interne haben dann, also es waren ein paar Leute, die eben in der QA und Q&A-Abteilung arbeiten, bei Warner Brothers und eben bei Rocksteady, ein paar Leute, die tatsächlich auch ein bisschen direkter mit der Entwicklung befasst waren, die haben eben Aussagen getätigt und gesagt, naja, um ganz ehrlich zu sein, ein paar Monate vor Launch lief die PS4 und Xbox One Version noch gar nicht. Wohingegen die PC-Version schon lief zu dem Zeitpunkt, haben sie zum Teil gar die PS4-Version und die Xbox One-Version gar nicht zum Laufen gebracht. Deswegen wurden wohl ungefähr von den, glaube ich, 100 Leuten, die da technisch dran gearbeitet haben, 90 abgezogen tatsächlich und auf die Konsolenversion angesetzt. Und nur noch 10 blieben so ein bisschen für die PC-Version übrig. Q&A sah es ähnlich aus, es waren nur noch eine Handvoll Leute, die auch das Q&A-Testing gemacht haben, die gesagt haben dann auch, wie gesagt, ein paar haben sie dann wohl interviewt, die haben dann auch gesagt, okay, wir haben ein Jahr lang auf dieselben Fehler immer und immer wieder hingewiesen, es ist nichts passiert. Offensichtlich war es wohl tatsächlich einfach so, dass sie so viel Arbeit mit der Konsolenversion des Spiels hatten, dass sie es nicht mehr gekriegt haben, sich überhaupt irgendwie um die PC-Version zu kümmern. Die Konsolenversion ist ja augenscheinlich super gut geworden und sie haben es anscheinend hingekriegt, das noch rumzubiegen, aber nachdem sie eben mit der Arbeit daran fertig waren, hatten sie noch 3-4 Tage Zeit, indem sie noch irgendwie versucht haben, vielleicht 1 bis 2 Bugs irgendwie aus der PC-Version rauszuholen, das war's. Ziemliches Desaster auf jeden Fall das Ganze, sehr, sehr traurig, gerade weil es eben ein Spiel ist, das ja dem Einvernehmen nach einer der großen Hits dieses Jahres schon ist. Alle sind begeistert, sie sagen, es ist ein super tolles Spiel, spielerisch, grafisch, alles, also tatsächlich eine sehr weiße Weste, was das angeht. Da trübt es natürlich umso mehr, wenn man eben eine der 3 großen Plattformen, und natürlich ist der PC ein Stück weit kleiner, können wir auch anerkennen, aber trotzdem, dass eine der 3 großen Plattformen eben da komplett außen vor bleibt, weil das Spiel da überhaupt nicht zum Laufen gebracht werden kann, ist natürlich schon ziemlich ungünstig auf jeden Fall. Jetzt warten wir mal ab, wann und wie sie das dann eben wieder veröffentlichen, wie es dann aussieht, ob es Entschädigungen oder sowas da gegebenenfalls gibt, ob das Spiel dann wirklich tatsächlich auch komplett flüssig und gut läuft, das müssen wir alles abwarten. Also trotzdem, das, was ich das Neueste, was ich dazu gehört habe, gestern gab es einen Tweet, sie glauben nicht, dass es vor Herbst sein wird. Ja, ja, genau. Sie haben gesagt, es wird auf jeden Fall ein paar Monate dauern. Also es ist wohl tatsächlich substanzielle Probleme bei der ganzen Geschichte. Was ja dann auch ungefähr im Zeitraum passt, wenn sie 4-5 Monate vor Ende der Entwicklung festgestellt haben, sie kommen mit der Konsolenversion gar nicht klar und haben dann quasi nur noch an der gearbeitet und fast nichts mehr am PC gemacht, dann kann man wohl davon ausgehen, dass eben diese 3-4 Monate Polishing jetzt nachgeholt werden müssen. Sie haben auch gesagt, die ziehen natürlich nicht alle Leute ab, ein Großteil ihres Technikteams arbeitet an der PC-Version, aber sie werden trotzdem weiterhin auch die Konsolenversion natürlich mit Patches unterstützen, das können sie natürlich wiederum jetzt auch nicht machen und sagen, okay, wir scheißen jetzt dafür auf die Konsolenversion und machen jetzt nur noch die PC-Version, weil ganz 100% glatt läuft die natürlich auch nicht, das ist ja auch ganz üblich, Patches braucht es halt und gerade wenn DLCs und sowas eingefügt werden, dann wird es natürlich irgendwann sonst schwierig. Ja, ja, sehr schade. Ich meine, ich habe es mir nicht gekauft zum Launch, hatte ich auch nicht vor. Ich hatte andere Spiele, die ich spielen wollte und bin demnach natürlich umso glücklicher, dass ich es nicht getan habe. Ich hätte mich, glaube ich, schon ziemlich geärgert, so ein Spiel zum Launch zu kaufen, um dann festzustellen, ich kann es erst in 4 Monaten wirklich spielen. Ich hätte es wahrscheinlich dann noch zurückgegeben, aber wie gesagt, das war gar nicht nötig. Aber mit Ruhm bekleckert haben sie sich gerade nicht unbedingt. Und vor allem, wenn natürlich im Nachhinein rauskommt, okay, sie wussten das auch, da dann vielleicht gegebenenfalls schon ein bisschen früher die Notbremse zu ziehen und so ein PR-Desaster zu vermeiden und zu sagen, die PC-Version müssen wir leider verschieben, wir hatten Probleme mit der Konsolenversion und entsprechend haben wir uns um die gekümmert und jetzt müssen wir den Launch verschieben, wäre, glaube ich, immer noch eine bessere Möglichkeit gewesen. Zumal, wenn du das vor 3-4 Monaten feststellst, 2 Monate dran arbeitest und weißt, du wirst mit der PC-Version nicht mehr fertig, dann kannst du das zu dem Zeitpunkt schon ankündigen. Ich glaube, damit wären sie wesentlich besser weggekommen als mit der Aktion jetzt. Aber das ist natürlich im Nachhinein immer leichter gesagt als dann, ne? Wirklich. Definitiv. Also ich hoffe auch, dass dann das, ich meine, das ist, ich finde es auch gut, dass sie jetzt so konsequent waren, das jetzt zurückzuziehen, aber das ist natürlich, wenn im Vornherein schon klar war, dass das nicht geht, dann weiß nicht, was sie da erwartet haben. Also in der Tat, ja. PC-Spiele sind nicht dafür bekannt, die untech-savvigsten der Welt zu sein. Das wäre sofort auf, man ist auch sofort aufgefallen. Und ich glaube, das ist dann auch in dem Sinne dann nicht nur für PC-Spiel problematisch, sondern eigentlich auch für alle Spiele an sich, weil ich glaube, da geht es auch ein bisschen ums Prinzip, wenn irgendein Spiel als Lead-Plattform den PC hat und eine Konsolenversion beziehungsweise einen Port für die Konsole gibt, dann erwarte ich als Konsolenspieler natürlich auch, dass der Port dann trotzdem einigermaßen funktioniert. Ja. Dementsprechend glaube ich, ist es im Interesse von uns allen, dass da keine Präzedenzfälle dann gesetzt werden für, okay, we can get away with that. Ja, definitiv. Vor allem das Problem ist ja auch, es kam dann, wie gesagt, auch so das Iron Galaxy Studios, auf die kann man jetzt natürlich nicht einfach komplett alles abladen. So wie man das gehört hat im Kotaku-Artikel, haben die, glaube ich, mit 12 Leuten an der Version gearbeitet, wohingegen bei Warner Brothers bzw. Rocksteady halt 40, 50, 60 Leute an der Konsolenversion saßen. Ich habe auch das Gefühl, das war auch gerade technisch gar nicht möglich für die, das tatsächlich auf die Reihe zu kriegen. Von daher kann man, glaube ich, auch nicht bei denen einfach dann nur irgendwie die Schuld suchen, sondern das ist dann tatsächlich schon so ein Ding, dass da irgendwie anscheinend nicht genug in der Panik quasi, dass die Konsolenversion komplett verkacken könnte, wurde eben nicht mehr genug Aufmerksamkeit der PC-Version gegeben. Was natürlich auch ein Stück weit Sinn macht. Ich glaube, wenn sie jetzt die PC-Version perfekt rausgebracht hätten, die Konsolenversion hätte gar nicht funktioniert. Das hätte im Zweifelsfall größere Folgen gehabt als die PC-Version, sind wir mal realistisch und ehrlich. Das sind dann ein paar mehr Spieler, die davon betroffen sind. Und dann hast du da schnell nochmal größere Probleme. Von daher macht es da schon Sinn. Naja, nicht besonders günstig gerade, aber jetzt schauen wir mal, was eben draus wird, ob sie es irgendwie hinkriegen, dann tatsächlich jetzt so gern Herbst hin, vielleicht einfach nur mal in 2-3 Monaten das Ganze rauszubringen und dann eben auf einem Niveau, dass es eben mit den Konsolen mithalten kann. Theoretisch, da sind wir ja mittlerweile schon, gibt's genug High-End-PCs da draußen, die stärker sind als die Konsolen. Das heißt, theoretisch, vielleicht dürfte es eigentlich sogar noch ein bisschen besser aussehen, glaube ich, wenn es nach vielen PC-Spielern jetzt geht. Warten wir das mal ab. Aber da würde ich sagen, gehen wir weiter und kommen zu einem super merkwürdigen und selten gesehenen Hybriden aus der Spielegeschichte, der Nintendo-Sony PlayStation. Ja, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal über die Geschichte geredet haben, aber vielleicht damals, als ich weiß nicht, ob wir zum PlayStation-Jubiläum darüber geredet haben, aber wir wissen, dass es eben zur Zeit des Super Nintendos, hat der Mann von auch schon gesagt, dass es Pläne gab, für eine Kooperation zwischen Sony und Nintendo, eben dass Sony für den Super Nintendo ein CD-Add-on eben baut, das dann als SNES-CD oder später dann auch als PlayStation sozusagen auf den Markt kommen sollte. Manche werden auch wissen, dass dieser Deal dann zuerst in dem Sinne durchgefallen ist, dass Nintendo sich dann kurzfristig doch entschlossen hat, nicht mit Sony zusammenzuarbeiten, sondern mit Philips. Und worauf dieser Deal dann beinahe gescheitert wäre, man hat sich dann später nochmal zusammengesetzt und hat dann gesagt, okay, wir versuchen es jetzt nochmal zu anderen Bedingungen, die Nintendo damals ein bisschen mehr diktieren konnte, und es gab dann eben dann ungefähr 200 Prototypen, die damals dann von diesem SNES-CD produziert wurden, bevor Sony dann sich gesagt hat, okay, das macht so keinen Sinn, wir scrappen das komplett und machen einfach eine komplett eigene Konsole draus, die dann als PlayStation eben bekannt wurde. Und soviel ich weiß, existieren von diesem Prototypen zwar offizielle Bilder auch, also man findet in manchen Publikationen und so weiter, findet man Bilder von dem, aber ich glaube, in freier Wildbahn hat man tatsächlich noch keins von denen gesehen, bis vor ein paar Wochen, als ein User auf Reddit ein Foto gepostet hat, dass er eben eine alte Konsole auf dem Dachboden gefunden hat, die sein Vater anscheinend von einem guten Kumpel von ihm bekommen hat. Auf diesem Bild sieht man eben so eine leicht vergilbte Konsole, die an sich aussieht wie ein Super Nintendo, hat auch einen Controller, der genauso aussieht wie der Super Nintendo Controller, nur dass da halt Sony und PlayStation draufsteht, was ungefähr das... Also du schaust da drauf, hast das, okay, das ist absolut gefotoshoppt, das ist absolut fake, und dann siehst du die Konsole, da steht Sony drauf, da steht Nintendo drauf, da steht PlayStation drauf, und du hast einfach nur das Gefühl, okay, irgendwas ist da komplett falsch. Und gab natürlich auch die ersten Leute, die gesagt haben, das kann doch gar nicht sein, das ist bestimmt ein Fake oder sonst irgendwas. Ja. Dann wurde ein bisschen weiter ausgefragt, hat dann gemeint, ja, sein Vater hat irgendwie bei einer Softwarefirma gearbeitet, die dann bankrott gegangen ist, und als sie bankrott gegangen ist, wurde ihm von seinem Vorgesetzten, der nur als Olaf bekannt ist, eben gesagt, er soll diese Kisten da wegschmeißen, und sein Vater hat eben diese Kiste gefunden, hat sie einfach mitgenommen nach Hause, weil warum soll er wegschmeißen? Und tatsächlich war damals der Chef von Sony America, zu der Zeit, als dieser Deal durchgefallen ist, hieß nämlich tatsächlich Olaf mit Vornamen. Weswegen es wirklich möglich ist, dass es eben darüber an diese Hände gekommen ist. Und mittlerweile haben auch mehrere Modder und Techniker, die sich das auch mal genau angeschaut, gesagt, das ist auf jeden Fall echt das Ding. Und der Typ, der da auch ein paar Videos dazu hochgeladen, er hat soviel ich weiß noch nicht an Strom angeschlossen, weil von vielen Usern auch zu Recht gesagt wurde, zu groß Risiko. Pass lieber auf, bevor du irgendwas mit dem Ding machst, weil wir wissen ja auch alle alte Konsolen, man weiß nicht, wie ist es mit dem Netzteil, wie viel Watt, wie viel Ampere und so weiter, wie viel Spannung verträgt das Ding eigentlich. Ich kenne einige Kumpels, die dadurch ihre japanischen Dreamcasts schon verloren haben, durch einfach mal an den Strom ranstecken. Aber ja, also ich bin auch, wenn ich diese Bilder sehe, habe ich immer noch das Gefühl, wow, das Ding gehört A ins Museum und B ist es so surreal, dieses Ding zu sehen. Es gab ja vor einem Jahr, glaube ich, die Schlagzeile der LA Times, wonach ich sehe, Nintendo stellt seine neue weiße PlayStation 4 vor, wo wir uns eigentlich schon köstlich amüsiert haben, aber wenn ich mir das anschaut, dann denkt man sich auch immer, was hätte sein können, Mann? Das ist tatsächlich sehr interessant, zumal dieses PlayStation-Logo schon sehr ähnlich ist von dem, also es sieht sehr, sehr ähnlich aus zu dem Logo, was Sony letztendlich dann für seine eigene PlayStation dann, die wir ja alle kennen, verwendet hat. Und tatsächlich ist das Interessanteste daran, was wäre wenn? Was wäre passiert, wenn das Ganze durchgegangen wäre? Wenn Sony mit Nintendo zusammen Konsolen gebaut hätte? Vielleicht hätten sie tatsächlich auch in Zukunft eben, ne, technisches Know-how und so ein Kram. Was wäre passiert? Ich meine, der Super Nintendo ist sehr, sehr früh im Entwicklungszyklus von Nintendo. Wenn das N64 mit Sony zusammen entwickelt worden wäre, sie hatten fürs N64 am Anfang ja auch ein CD-Medium Medium geplant und sind nachher zu Cartridges wieder zurückgegangen. Wenn Sony mitgearbeitet hätte, wäre es wahrscheinlich bei der PC, bei der CD geblieben. Das hätte das ganze Nintendo N64 komplett verändert. Und dann im Zuge dessen natürlich dann vielleicht auch wieder den GameCube. Also das wäre eine ganz andere Dynamik geworden. Es hätte keine Konkurrenz von Sony gegeben. Wer weiß, wer eingestiegen wäre. Wir wissen alle, dass sowas wie Philips, die auch an sowas gearbeitet haben, glorios gescheitert sind, wäre Microsoft in den Markt eingestiegen. Mein Sega wäre vielleicht nicht ganz so schnell gestorben, sagen wir es mal so. Zum Beispiel. Aber das ist also, es hätte tatsächlich sehr, sehr viel verändert. Und auch wenn das natürlich alles, was wäre, wenn aber, und das ist jetzt auch komplett keine neue Entdeckung, von der wir nicht wussten, dass sie existiert, aber trotzdem ist es doch sehr beeindruckend, das Ganze jetzt einfach mal in echt zu sehen, sich das Ganze mal anzugucken, wie du schon gesagt hast, ein paar Fotos existierten, aber das Ganze jetzt in der heutigen Zeit zu sehen, eben nicht so, ne, Fotos von damals, sondern so das Ding einfach mal in der Hand zu sehen, gerade auch Videos, schon sehr, sehr interessant. Also alle Leute, die sich dafür interessieren, definitiv mal angucken. Es ist auch super abstrus, dass man eben vorne diesen Schlitz für die CDs hat und oben passt trotzdem noch ein Cartridge rein, weil es ist ja immer noch ein Super Nintendo. Ja. Wirklich surreal, definitiv. Und dieses PlayStation-Logo, das schon sehr ähnlich ist zu dem, was sie später dann eben auf ihre eigene PlayStation setzen werden. Sehr, sehr bescheuert eigentlich, aber total interessant auf jeden Fall. Ein sehr interessanter Fund. Und vor allem sehr, sehr wertvoll. Also ich denke auch, dass in irgendeinem Museum wird es wohl landen, hoffentlich. Ja, es gibt halt nur 200 auf der Welt ungefähr. Vor allem, wer weiß, wie viele es jetzt noch gibt. Ja, ob es überhaupt noch gibt, ja. Vielleicht gibt es noch irgendwo eine andere, so eine Art Wüstengegend, wo sie die verbuddelt haben. Naja, vor allem, die musste bedenken, wenn das damals so gelaufen wäre, der Befehl kommt hier, schmeißt die Kisten weg, er hätte die einfach weggeschmissen, dann so ist es wahrscheinlich vielen ergangen, irgendwo halt im Müll gelandet, ne? Die existieren dann nicht mehr heutzutage. Ich meine, das Interessante ist ja auch, man hat ja auch Yoshida, der war auf irgendeiner Messe, ich weiß nicht mehr, welcher der war, den haben sie auch auf diesen Fund angesprochen, da hat der eine Reporter ihm das Bild gezeigt und einen Artikel dazu, aber was denn dazu sagen könnte und er hat einfach nur gelacht und so gemeint, so, ja, ich erinnere mich noch an diesem Ding gearbeitet zu haben, aber ich kann jetzt hier und will jetzt auch hier die Authentizität nicht beschäftigen, weil ich habe das Gefühl, es ist interessanter, wenn manche Sachen ein bisschen so im Mysterium bleiben. Vor allem, glaube ich, wollte sie auch nicht ins Fenster lehnen, wer weiß, natürlich ein paar Fotos, nicht. Wer sagt da ja, okay, das ist das echte Ding und ist es nicht, aber ja. Aber ich habe auch so das Gefühl, es ist halt so ein, nicht eine Urban Myth gerade, aber es ist schon so ein, weil letztendlich, wenn man sich das Ding anschaut, habe ich schon gesagt, es ist halt so ein bisschen so, wie so ein wahrgewordener Traum. Man stelle sich vor, wie du schon gesagt hast, N64, Sony und Nintendo bauen zusammen die Konsole. Du hast Final Fantasy 7 und Ocarina of Time auf einer Konsole. Ocarina of Time hätte vielleicht noch ein bisschen besser ausgesehen. Da wäre einiges gegangen, jedenfalls. Ja, in der Tat. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema und das Thema, das in die, das Hauptthema überleitet. Wie gesagt, ein sehr, sehr trauriger Anlass, darüber zu reden, über das Leben von Satoru Iwata. Der ist nämlich am 11. Juli im Alter von 55 Jahren an Gallenkrebs gestorben. Ich habe das ja eben vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, für die meisten ein ziemlicher Schock. Es gab letztes Jahr zur E3 gab es schon damals die Ansage, dass Iwata nicht auf der E3 da sein wird, aus medizinischen Gründen, mehr wurde dazu nicht gesagt. Danach ist er auch immer mal wieder aufgetreten. Im Nachhinein haben wir auch erfahren, dass es eben damals schon darum ging, dass er eben, dass er operiert wurde, dass eben ein Tumor entfernt werden musste aus seiner Gallenblase. Das lief wohl einigermaßen gut. Man hat ihn dann auch eine Zeit lang danach wieder dann irgendwann, ist er wieder aufgetreten, hat ihn wieder gesehen. Er war also wieder da. Ich glaube, die meisten Leute hatten das dann schon wieder relativ schnell vergessen, falls sie es überhaupt mitgekriegt hatten. Das lief alles so ein bisschen unterm Tisch. Das ist ja auch völlig persönlich und hat eben auch nichts mit ihm als Präsident von Nintendo zu tun. Deswegen glaube ich, ist es auch gut so, dass es nicht unbedingt irgendwie an die große Glocke gehangen wurde. Nachdem es dann jetzt anscheinend trotzdem wieder Komplikationen gab, von denen eben niemand was wusste, hat dann eben Nintendo sich zwei Tage später, am 13., wenn ich mich richtig entsinne, dann eben geäußert und gesagt, okay, vor zwei Tagen am 11. Juli ist Satoru Iwata eben verstorben, wieder an dem Gallenkrebs, wo damals der Tumor entfernt wurde. Anscheinend hat er fast bis zu seinem letzten Tag noch gearbeitet in der Firma. Er war immer noch da. Er hat auch das letzte Jahr über komplett gearbeitet. Gallenkrebs ist etwas, das auch extreme Schmerzen verursacht. Kann nicht einfach gewesen sein. Also da merkt man auch so ein bisschen seine Work Ethic vielleicht dran. Nintendo selbst hat dann auch dazu sonst nicht mehr viel gesagt. Sie haben sich allerdings natürlich mit groß viel Trauer geäußert, logischerweise das Beileid an die Familie gesandt. Es gab einen kompletten Schweigetag bei Nintendo, wo sie über Social Media und alles andere sich komplett gar nicht geäußert haben. Sie haben eine Regenbogenflagge über dem Gebäude gehisst. Es gab natürlich super, super viele Leute, die sich über Twitter, Social Media, über alles andere Mögliche eben dazu geäußert haben. Das ist über einen Shuhei Yoshida und die ganzen großen Leute eben aus der Industrie und dem Business, von Microsoft, Sony, von eigentlich überall her, Spieleentwickler, Fans, jeder hat sich irgendwie zu geäußert. Ist, glaube ich, ein allgemein anerkannter riesiger Verlust für die Industrie. Satoru Iwata, auch wenn, glaube ich, viele Leute nicht unbedingt wissen, was der getan hat, haben die trotzdem eben ein Bewusstsein dafür, wer das ist. Die meisten Leute werden ihn aus Nintendo Directs kennen. Das ist eben auch wiederum jemand, der im Gegensatz zu vielen anderen CEOs, gerade natürlich auch aus anderen Branchen, ich glaube, bei uns in der Videospielindustrie ist natürlich vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil da die Leute vielleicht nochmal ein bisschen präsenter sind, aber trotzdem, im Gegensatz zu vielen anderen CEOs, war er eben sehr präsent, sehr nah an den Fans auch. Solche Sachen wie zum Beispiel Iwata Asks oder so ein Kram, die eben zum Staple geworden sind, der hat die Nintendo Directs geleistet. Viele, glaube ich, können sich oder werden sich auch daran erinnern, dass er auch relativ offen damit umgegangen ist, wenn es eben Kritik und Probleme gab. Er hat sich zu gewissen Dingen auch tatsächlich einfach öffentlich entschuldigt, in einem Nintendo Direct zum Beispiel. Er war auf der E3, hat tatsächlich auch relativ viel Humor bewiesen, was, glaube ich, auch viele Leute so von den meisten Japanern eben nicht kennen, obwohl wir natürlich in der Spielindustrie dann doch schon wieder ein paar Leute haben, die da ein bisschen offen damit umgehen. Aber trotzdem dieser ruhige, nette Humor, auch eben die Möglichkeit, sich auch ein bisschen über sich selber lustig zu machen, ist, glaube ich, etwas, was vielen Leuten auch im Gedächtnis bleiben würden, was viele Leute auch beeindruckt hat und, glaube ich, umso trauriger logischerweise ist es dann eben auch für viele Leute, weil er eben so präsent war, dass er eben verstorben ist. Wir werden jetzt gleich im Hauptthema mal ein bisschen auf ihn und sein Leben eingehen. Wir werden auf seinen Werdegang bei Nintendo eingehen. Es ist tatsächlich ein extrem interessanter Mensch. Wir haben, glaube ich, vor allem einfach auch festgestellt, dass viele Leute nicht so ganz genau wissen, was er eigentlich wirklich getan hat. Man sieht sehr viel über Social Media eben, wo über ihn gesprochen wird, wo dann auch sehr schnell man mit Sachen da irgendwie dabei ist, wie zum Beispiel, oh, der Vater von Mario ist gestorben und so ein Kram. Ich glaube, es ist tatsächlich eine sehr schwimmende Grenze, was die Leute denn überhaupt wissen über den Mann, was er bei Nintendo wirklich getan hat, wofür er verantwortlich war. Und das würden wir ganz gerne einfach nochmal ein bisschen aufklären. Und ich glaube, wir halten es einfach auch für angebracht, uns ein bisschen die Zeit zu nehmen einfach und ihm tatsächlich einfach mal so viel Zeit, wie wir ihm brauchen, zu widmen, ihm und seinem Leben. Es ist tatsächlich ein extrem beeindruckender Mensch. Falls man jetzt eben, wie gesagt, darüber noch nichts weiß, wir werden in den nächsten 20, 30, 40 Minuten das Ganze ein bisschen aufrollen. Und ich muss auch sagen, so ein bisschen bei der Recherche, also so vieles wusste ich natürlich auch, aber einige Dinge waren mir auch nicht so ganz bewusst. Da stellt man schon sehr schnell fest, dass er tatsächlich extrem viel für die Industrie und für Nintendo getan hat. Und unter anderem der Grund dafür ist, dass Nintendo eben heutzutage noch existiert, auch vor allem in der Form existiert, wie es existiert, hat wahrscheinlich so ein bisschen den größten Einfluss auf die Renaissance von Nintendo gehabt mit der Wii, auf die erfolgreichste Phase von Nintendo definitiv auch. Die Wii und die DS-Zeit war definitiv die erfolgreichste Phase für Nintendo. Und die hat er maßgeblich mit beeinflusst und geleitet, also wirklich ein beeindruckender Mensch. Also ich war auch, muss ich sagen, mehr geschockt von der Nachricht. Absolut. Ja. Deutsche Zeit haben wir das ja, glaube ich, irgendwann um 2 Uhr morgens oder so. Du bist noch rübergekommen, irgendwie ja, zwischen 2:30, ich, ja. Ich hab noch gespielt und dann bin ich kurz an dem PC und dann kam gerade, hab Twitter aufgemacht und meine ganze Timeline war voll mit, oh mein Gott, was ist passiert? Und ich so, was? Und es war irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde alt war die Nachricht und dann natürlich zurückgescrollt. Da meine komplette Thailand eigentlich Videospiel basiert ist, war voll mit allen. Da habe ich mir auch gedacht, was? Satoru Iwata ist gestorben? Das ist ja völlig aus dem Nichts. Bin dann noch rüber zu Merlin, weil ich wirklich mehr geschockt war. Ja. Ich muss auch sagen, also als jemand, man weiß ja, ich bin jetzt nicht der größte Nintendo-Fan, muss aber auch trotzdem sagen, dass mich die Nachricht doch recht mitgenommen hat. Und auch am nächsten Tag, als ich dann durch die Threads gegangen bin und so weiter. Also, man merkt dann halt auch dann doch eben schon, dass man halt eben irgendwie Spieler ist und das halt irgendwie auch ein jemand, den man zwar nicht nie persönlich gekannt hat, aber trotzdem irgendwie sein eigenes Hobby so maßgeblich mit beeinflusst hat, dann es irgendwie dann doch sehr einem zum Herzen geht. Ja. Also ich war auf jeden Fall sehr, sehr geschockt. Ich bin es zum Teil eigentlich immer noch und du hast ja auch eben schon erwähnt, also er hat auch bis zum Schluss noch gearbeitet. Ich habe auch dann im Nachhinein noch gelesen, also die Form von Gallenkrebs, die er hatte, die ist anscheinend auch super schwer heilbar. Überlebensrate ist, glaube ich, einstellige Prozentzahl. Alle sind sich auch recht sicher, dass er auch in den letzten Monaten wahrscheinlich schon wusste, dass es nicht mehr lange gehen würde. Und trotzdem hat er noch gearbeitet. Wir wissen im Nachhinein wahrscheinlich auch, dass Nintendo sich diese E3 wahrscheinlich auch für eine Nintendo Direct komplett ohne echte Aufnahmen von Iwata entschlossen hat, weil er wahrscheinlich auch nicht mehr so in der Verfassung oder weil sie ihn nicht in dieser Verfassung unbedingt zeigen wollten. Er war auch noch vor ein paar Wochen auf dem jährlichen Aktionärstreffen von Nintendo. Da hat man jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass jetzt irgendwie dass er besonders schwach oder kränklich aussehen hat. Ich meine, man weiß, dass er seit der Operation auf jeden Fall dünner geworden ist vor einem Jahr. Aber es gab keine Anzeichen dafür, dass er jetzt demnächst sterben würde. Ich glaube, umso schockierender war hat es uns dann auch alle getroffen. Ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, dass ja, es richtig ist, dass wir jetzt oder dass er es verdient hat, dass wir jetzt diese Folge, das Hauptthema nämlich einfach über ihn oder vor allem ihm und seinem Leben, seiner Karriere bei Nintendo widmen. Mhm. Und ich würde eigentlich mal sagen, dass wir das dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen chronologisch aufziehen. Iwata wurde 1959 in Sapporo, das ist die größte Stadt in Hokkaido, das ist die nördlichste Insel in Japan, geboren, hat schon früh in der Schule ja, Interesse an, was wir heute sagen, als Videospiele kennen oder generell an Elektronik gezeigt. Eines der ersten Projekte, an denen er, was er videospielrelevant war, gearbeitet hat, war, dass er sich einen Taschenrechner von Hewlett-Packard gekauft hat und darauf Videospiele programmiert hat. Das war zu ein Baseballspiel, glaube ich, so ein rudimentäres, was seine Freunde extrem cool fanden. Und es war dann auch nicht verwunderlich, dass er dann in Tokio dann eben Computer Science studiert hat. Und er ist dann später, hat er dann Akihabara, hat er dann mit ein paar Kumpels dann in einer kleinen Wohnung gelebt und dort dann haben sie zusammen die ganze Zeit Spiele entwickelt. Aus dieser Gruppe wurde dann irgendwann ein richtiges Studio, nämlich HAL Studios. Das heißt, er hatte damals noch nichts direkt mit Nintendo zu tun, aber HAL Studios war dann damals ein Studio, das schon viel oder ganz oft mit Nintendo zusammen kollaboriert hat. Die ersten Titel, an denen er vor allem als Coder und Programmierer eben gearbeitet hat, sind Balloon Fight, das manche vielleicht kennen werden, und vielleicht viel bekannter sind dann die Kirby-Spiele, von denen sie viel gemacht haben, und natürlich auch Earthbound, was in Japan damals als Mother 2 bekannt wurde. Mhm. Und er wurde 1993 dann, als dann HAL bereits so, ja, kurz davor war, bankrott zu gehen, wurde dann Präsident von HAL und hat dann geholfen, diese Firma dann wieder auf den richtigen Weg zu bringen und vor dem Bankrott eben zu bewahren. Er war aber, obwohl er damals dann schon, also Präsident einer eigenen Firma war, mehr oder weniger, trotzdem immer noch sehr stark in der Entwicklung von Spielen beteiligt. Sie haben damals zum Beispiel Nintendo auch bei der Entwicklung von Pokémon Gold und Silber geholfen, dass er seinerzeit somit das ambitionierteste Pokémon-Projekt aller Zeiten war, nachdem Rot und Grün und Blau und Rot natürlich super erfolgreich waren. Was vielleicht eine ganz interessante Anekdote ist, ist, dass damals Game Freak nicht in der Lage war, den Code so zu schreiben, dass wirklich alles, das ganze Spiel auf eine Cartridge vom Game Boy Color passt. Sie hatten das Spiel ungefähr zur Hälfte fertig, als sie gemerkt haben, okay, wir sind jetzt schon über die Größe der Cartridge drüber. Und anscheinend hat sich Iwata dann einfach als Präsident von HAL dann trotzdem ein paar Wochen hingesetzt und das Ding so komprimiert, dass sie am Ende nicht nur das komplette Spiel auf die Cartridge packen konnten, sondern sogar noch die Karte aus Rot und Blau noch mit reintun konnten. Das heißt, das Spiel war am Ende doppelt so groß, obwohl es am Anfang, dass man Angst hatte, dass nur die Hälfte des Spiels in die Cartridge reinpassen würde. Ja. Er hat außerdem, als dann gleichzeitig bekannt wurde, dass Nintendo eben auch daran arbeitet, Pokémon Stadium für den N64 zu entwickeln, hat er dann auch das Kampfsystem, das man aus Rot und Grün schon kannte, rübergeportet auf den N64. Man muss dazu wissen, dass der Code für das Kampfsystem in Rot und Grün war anscheinend absolut chaotisch geschrieben. Keine Dokumentation und nichts. Das heißt, niemand konnte ihm wirklich sagen, wie das Ganze funktioniert. Er hat sich eine Woche hingesetzt und hat einfach das komplette Kampfsystem auf den N64 geportet. Und man muss ja sagen, er war gleichzeitig dabei Präsident einer Firma. Und wenn man dann aus den Iwata-Arts-Serien sich das anguckt, hat auch der Typ von Game Freak gemeint, also wir waren uns gar nicht sicher, was passiert denn hier? Das ist ein Präsident und CEO von einer Firma, der uns irgendwie gerade Sachen codet, die wir nicht im Traum hingekriegt hätten. Ja. Auch der Macher von Mother 2 hat gesagt, auch bei Mother 2 gab es super viele Probleme mit dem Code. Er ist damals zu Iwata gegangen und hat gesagt, okay, was können wir da machen? Iwata hat sich den Code angeschaut und gesagt, so, wenn ihr so weitermacht, dann wird das Spiel in 3 Jahren nicht fertig. Und es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, entweder macht so weiter oder ich schaue mir das an und wir kriegen es gleich schneller hin. Am Ende haben sie gesagt, okay, Iwata, mach, was du willst, aber mach es. Das Spiel war nach einem halben Jahr fertig. Ja. Er hat das komplette Spiel neu geschrieben und also ich glaube, bei diesen Anekdoten merkt man schon, also Iwata, obwohl er auch damals schon sozusagen in seiner Funktion als Präsident von HAL noch natürlich auch im sag ich mal, bestimmte Business-Tätigkeiten tätigen musste, ist er dann doch immer noch ein, vor allem ein Spielentwickler geblieben, ein richtig, richtig guter Coder, für viele vielleicht einer der besten, den die Industrie gesehen hat. Ja, allerdings. Und er ist dann eben 2000, ist er dann zu Nintendo gewechselt, offiziell. Damals war er dann noch Head of Corporate Planning Division. Und er hat dann relativ früh, dann nachdem er zu Nintendo gegangen ist, dann auch schon direkt den Job als Präsident und CEO bekommen. Also damals Hiroshi Yamauchi, der war schon seit 1949 eben Präsident von Nintendo und hat dann eben beschlossen, 2002 eben zurückzutreten und war dann eben der Meinung, dass Iwata der beste Mann dafür ist, um Nintendo eben in eine neue Ära zu führen. Iwata, muss man dazu sagen, war der vierte Präsident von Nintendo und war der erste, der nicht zur Yamauchi-Familie gehörte, die ja die Firma gegründet hat. Und war damals, glaube ich, für viele überraschend. Also viele kannten Iwata in dem Sinne natürlich schon als großen Entwickler, aber man wusste nicht so wirklich, was mit ihm anzufangen als Präsident von Nintendo. Vor allem, wenn man jetzt natürlich auch bedenkt, was Nintendo oder wie die Lage von Nintendo 2002 war. Wenn wir jetzt nämlich mal 13 Jahre zurückdenken, 2002, die PlayStation 2 ist ungefähr 3 Jahre alt, entwickelt sich zur wahrscheinlich besten und meistverkauftesten Konsole aller Zeiten, also beste ist vielleicht jetzt subjektiv, aber zur auf jeden Fall erfolgreichsten Konsole aller Zeiten. Nintendo mit dem GameCube streitet sich so ein bisschen mit Microsofts Xbox so ein bisschen um die Reste von den Kunden, die es da irgendwie noch da draußen noch gab. Das war schon die zweite Generation, in der Nintendo hinter Sony, sag ich mal, weit abgeschlagen zurückgeblieben ist. Und es damals auch schon Stimmen laut wurden, ist das Ende von Nintendo? Wird Nintendo das gleiche Schicksal ereilen, so ein bisschen wie Sega? Und mit Iwata wollten sie dann eben den Wandel einleiten. Wir wissen alle ungefähr, wie das weitergegangen ist. Und zwar vor allem 2004 dann mit der Ankündigung des Nintendo DS als ersten richtigen Nachfolger vom Gameboy, der sich dann auch sozusagen sich den Namen Gameboy gespart hat, wo man auch damals gedacht hat, ob das so eine gute Idee ist, weil man ja natürlich vor allem mit dem Namen Gameboy, sage ich mal, das moderne Handheld-Gaming verbindet. Und ich weiß auch noch ganz genau, damals wurde Nintendo DS auch sehr belächelt für das, was er konnte. Natürlich, er hatte durch seine 2 Screens war es durchaus etwas Einzigartiges, aber trotzdem hatten viele das Gefühl, dass es eher eine Art schwächere Panik Reaktion auf Sonys PSP ist, mit der Sony nämlich auch, sag ich mal, seine gesamte Power eben auf den Handheld-Markt ausüben wollte. Und wir wissen alle, wie das geendet ist, denn Nintendo DS hat sich zur erfolgreichsten Handheld-Konsole aller Zeiten gemausert, hat sich bis heute über 150 Millionen Mal verkauft, ist damit, wenn man alle Konsolen mit zusammenzieht, die 2. erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Super beeindruckend vor allem halt auch, ne? Also ich meine, man muss halt immer zwischendurch mal wieder bedenken, dass halt Iwata zu dem Zeitpunkt, als der DS eben raus, also als das Ganze, als er quasi eingestiegen ist bei Nintendo als Präsident, zum einen hatten sie davor einen Präsidenten, der seit über 50 Jahren auf dem Stuhl gesessen hatte. Yamauchi war bekannt als ein sehr kopfstarker und sehr rigoroser Typ. Und dann eben gerade ihn zu haben, der dann quasi jemanden, der gerade mal seit 2 Jahren in der Firma ist, ich meine, zu dem Zeitpunkt hat er 2 Jahre für Nintendo gearbeitet, jemanden gerade, der eben so ein bisschen mehr für genau das Gegenteil davon eben steht, zu sagen, okay, du wirst jetzt mein Nachfolger sein, das war, glaube ich, auch eine extreme Menge Druck auf jeden Fall, ne? Und wenn man sich jetzt mal eben so ein bisschen seinen Werdegang anguckt, so, wenn wir jetzt hier kurz quasi so ein bisschen Schnitt machen, beim DS so irgendwie, da wo jetzt eben quasi so der Siegeszug so ein bisschen losging, dann muss man ja auch sagen, dass es ein bisschen die Bedenken, die es eben zum DS und auch zu Iwata selbst gab, völlig berechtigt waren. Natürlich war der ein Programmiergenie, das haben wir jetzt ja irgendwie schon, die Worte fielen auch öfter schon in dem Zusammenhang, dass viele Leute damals schon gedacht haben, dass er ein absolutes Genie im Programmieren ist, und er hatte ja zumindest auch schon mal bewiesen, dass er eben mit HAL eine Firma leiten kann und vor allem auch eben aus in der schwierigen Situation übernehmen kann und sie dann eben wieder auf einen guten Kurs bringen kann. Das heißt also, theoretisch zumindest in dem Fall hat er ja schon mal bewiesen, dass er das hinkriegen kann. Aber auch damals war Nintendo schon ein riesiges internationales Unternehmen. Also HAL war halt ein paar Leute, die in Tokio zusammengearbeitet haben. Das war eine winzige Firma im Vergleich. Und dann fängst du plötzlich an, bei Nintendo zu arbeiten, und 2 Jahre später bist du plötzlich Präsident von Nintendo, und das war damals schon eine weltweite Firma. Und natürlich quasi waren es schon 2 Generationen, die Nintendo schlecht dargestanden hatte. Trotzdem war natürlich der N64 immer noch wesentlich stärker dann im Vergleich, als der GameCube hier hingekriegt hat, im Vergleich zur PlayStation 2. Und mit Microsoft eben nochmal zusätzlich Konkurrenz, sodass natürlich Nintendo da schon sehr, sehr schwer dastand, definitiv. Und das ist schon sehr interessant, definitiv zu sehen, dass eben dann da so ein Schritt gemacht wurde. Und ich glaube, da muss man dann auch vielleicht so ein bisschen in dem Moment tatsächlich auch dem Yamauchi Hiroshi so ein bisschen auch den Credit dafür geben, dass er eben so mutig war zu sagen, wir nehmen einen jungen Typen, der ist da kurz hier in der Firma quasi arbeitet. Zumal ja auch, obwohl er eben als relativ traditioneller und traditionalistischer Chef gegolten hat, war er schon derjenige, der auch so ein bisschen den Grundstein gelegt hat. Er hat damals gesagt, okay, wir müssen das jetzt umstellen, wir müssen eine neue Spielerschaft erreichen, wir müssen zusehen, dass wir quasi ein bisschen aus diesem ganzen Technikrennen rauskommen, weil das Technikrennen haben sie verloren damals, muss man ganz klar sagen. Auch wenn der GameCube ja bewiesen hat im Nachhinein, was er alles kann, war das damals so ein ähnliches Problem, wie es mit der PlayStation 3 zum Beispiel war, das damals natürlich noch nicht so präsent war, weil die siebte Generation ja noch vor der Tür stand, aber zumindest war das große Problem, dass es halt ein relativ schwer zu handhabendes Gerät war im Vergleich eben zur PlayStation 2 und dass dann sowas wie Resident Evil 4, das ja grafische Qualität noch und nöcher bewiesen hat, etwas war, das erst ganz am Ende wirklich dafür rausgekommen ist, wo man eben das Potenzial wirklich voll ausnutzen konnte, wohingegen die PlayStation ja zu dem Zeitpunkt schon, PlayStation 2, schon super viel irgendwie dann an Marktanteil und vor allem auch Geschwindigkeit gewonnen hatte. Ist natürlich super schwierig dann quasi in dem Moment zu sagen, okay, wir wollen uns komplett rausziehen aus diesem ganzen Technik, aus diesem Technikrennen, das da ja auch stattgefunden hat. Und Iwatas Anteil war eben daran zu sagen, okay, wir wollen uns zurückziehen aus diesem ganzen Teil. Vor allem wollen wir, glaube ich, auch einfach wieder so ein bisschen zurückfinden zu der grundlegenden Idee. Und das ist was super japanisch, habe ich das Gefühl, dass eben Spielen für alle da ist. Also er hatte das Gefühl, der Markt, und das stimmte ja auch, hatte sich eben eine gewisse hardcoreige Ecke entwickelt. Ne? Also ich meine, gerade mit der PlayStation 2, auch wenn du natürlich damit so viele Einheiten verkauft hast wie noch niemals zuvor, hat man natürlich trotzdem vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass die PlayStation 2 und allgemein der ganze Markt ein bisschen mehr wieder in diesen, ne, das war so ein Jugendding, das war was Hardcore-Gamiges und das hat eben nicht vielleicht einfach so sämtliche Leute in der... Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob man das interpretieren kann als ein Weg zurück. Ich glaube, Videospiele war einfach bis zu dem Zeitpunkt, obwohl die PlayStation 2 sehr erfolgreich war, immer noch kein Ding der Masse so wirklich. Klar, wir reden davon, PlayStation 2 erfolgreichste Konsole aller Zeiten, aber trotzdem, du hast nicht das Gefühl, wie heutzutage irgendwie jeder spielt ja, halt das, mal oder so. Also dieses, stimmt, ich glaube, ja. Es ging irgendwie vor allem auch um dieses, wie er es damals auch, das ein eigenes Zitat von ihm 2005 gesagt hat, wir müssen diese Mauer, die es zwischen Spielern und Nichtspielern gibt, also nicht mal nur zwischen Hardcore und Gelegenheitsspielen, sondern zwischen Spielern und Nichtspielern gibt, die müssen wir herunterreißen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, es ging halt so ein bisschen darum, quasi diese Idee, dass er auch letztendlich so ein bisschen das dann war, was ich dann geäußert habe mit dem DS zum Beispiel, glaube ich, dass es schon noch ein bisschen darum ging, also das meinte ich, glaube ich, ein bisschen damit, das meinte, glaube ich, auch ein bisschen damit, diese Idee halt, dass du mit dem Game Boy zum Beispiel etwas hattest, was in Japan auf allen Ebenen funktioniert hat zum Beispiel. Und selbst in den USA ja etwas war, dass sich damals als Tetris, das zusammen mit Tetris rausgekommen ist, war das sowas halt, wo man das Gefühl hatte, damit kann man wirklich alle erreichen. Wohingegen man mit einer Home-Konsole immer das Problem hat, dass halt, ne, dieses Hinsetzen, dieses Controller halt haben und so ein Kram, ist der Game Boy etwas gewesen, das halt auf so großem Scale funktioniert hat. Ich glaube, ein bisschen in die Richtung wollten sie ja halt doch wieder und der DS ist dann ja so ein bisschen der Beweis dafür, ne? Wohingegen natürlich dass die Wii dann letztendlich so ein bisschen das Credo vielleicht ein bisschen mehr noch verinnerlicht auch eben mit dem kompletten, okay, das, was wir bei dieser Konsole verkaufen wollen, sind nicht die Specs, die nennen wir gar nicht erst, wenn wir das Ding vorstellen, sondern es geht um die Wiimote und es geht um die Art und Weise zu spielen. Aber du hast natürlich recht, klar, also es ging natürlich einfach auch vielleicht um eine Öffnung des Marktes allgemein und nicht unbedingt nur um eine quasi ein Wiedererreichen von alter Größe des Marktes, sondern quasi wirklich zu sagen, okay, wir wollen nicht, dass es eben eine Kluft zwischen Spielern und normalen Menschen gibt, sondern wir wollen, dass alle Leute zu Spielern werden, so ungefähr. Aber ja, dann sind wir ja quasi wieder beim DS und der stand dann ja auch schon in den Startlöchern. Ich glaube tatsächlich, dass der DS so ein bisschen etwas war, was jetzt so ein bisschen Vorfühlen für die Wii vielleicht war. Der DS war was ganz anderes, als der Game Boy letztendlich eigentlich war. Viele Leute waren damals extrem skeptisch. Diese Steuerung mit dem Touchpad und dem Stylus. Allgemein die Idee von eben zwei Bildschirmen. Außerdem war das Ding ziemlich groß, gerade auch. Selbst die alten Game Boys quasi, die ja vom Formfaktor her auch noch relativ groß waren, hatte man das Gefühl, waren ein bisschen handlicher fast als dieses große Ding, was man auch aufklappen muss. Vor allem darf man nicht vergessen, ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht mehr, aber das, was ja heutzutage, glaube ich, am ehesten im Kopf übrig geblieben ist vom DS, also vom Look her ist ja der DS Lite, stimmt, der die erste Revision vom DS war. Der erste DS sah super clunky, bulky und hässlich aus. Also sage ich bis heute. Ist wahrscheinlich eine der hässlichsten Handheld-Konsolen, die jemals gebaut wurden, meiner Meinung nach. Der erste DS. Und ich meine, glaube, den kennen viele gar nicht mehr, weil der erste mit dem Lite, wo es dann auch richtig nochmal, hat es dann nochmal einen richtigen Schub gegeben und der Lite sieht auch viel besser aus als das, also viel ergonomischer. In dem also Sinne, vor allem hat der Lite ja dieses, also der Lite sieht ja wirklich einfach aus wie ein komplett ebenes Kästchen. Der ist komplett glatt außen. Der Lite, da passt der obere Bildschirm oder beziehungsweise der Oberteil genau auf das untere. Beim alten war es so, das untere Stück war ein bisschen breiter und ein bisschen länger. Das heißt, ja. Das sah aus wie so ein Oh, ich weiß auch nicht. Es sah aus wie so ein komischer Hügel. Es sah so aus, ob sich niemand darüber Gedanken gemacht hätte, ob diese beiden Teile mal zusammenfassen. Es sah aus wie ein Laptop, der nicht gut zusammenklappbar ist, sondern einfach nur aus einem Monitor ist, der halt eben rangeschraubt wurde an einen kleinen, flachen PC. Also es sah tatsächlich sehr, sehr clunky aus, auf jeden Fall. Das stimmt definitiv. Und man darf natürlich nicht vergessen, damals war es natürlich auch die Zeit, als dann Sony auch seine PSP angekündigt hat. Und ich habe ja auch schon gesagt, Sony kam aus einer Position in den Handheld-Marken, der alle da, okay, wenn jetzt die Marke PlayStation auch noch in den Handheld-Markt vorstößt, das kann ja nur erfolgversprechend sein. Vor allem auch, weil natürlich auch, wenn man natürlich in dem Sinne die Specs angeht, also dieses klassische Technologierennen, die PSP war ja den DS technologisch weit überlegen, im Sinne von Prozessorleistungen, der Bildschirm war da für die damalige Zeit richtig, richtig gut, auch die Auflösung. Ich glaube, viele hätten davor nicht unbedingt auf den DS gesetzt, wenn es dann darum ging, welche Handheld-Konsole erfolgreich ist. Auch wenn natürlich im Vorhinein natürlich auch immer sagen muss, natürlich hat Nintendo erst viel mehr Erfahrung immer noch im Handheld-Bereich und natürlich auch die großen Marken, wie eben Pokémon. Ja. Bei dem auch, glaube ich, nicht erwartet, dass die jetzt rüber auf die PlayStation wechseln, warum auch. Aber trotzdem gab es sehr viele Leute, die sehr skeptisch waren, ob der Nintendo DS erfolgreich werden könnte oder nicht. Ja, absolut. Und das ist tatsächlich auch super interessant, dass es eben so ein bisschen die ganze Idee dahinter war, eben zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie komplett aus diesem ganzen Ding auch irgendwie raus. Es gab auch noch ein Interview mit Yamauchi, das ich ganz interessant war, wo er eben dann dazu befragt wurde, weil es zum Zeit des GameCubes eben den ersten operationalen Verlust gab, den sie in 100 Jahren Firmengeschichte jemals irgendwie zu verbuchen hatten. Und dazu hat er eben gesagt, naja, wir müssen versuchen, eben den Markt zu öffnen, wir müssen versuchen, den Markt wiederzubeleben und damit auch so ein bisschen quasi dem japanischen Markt aus dem Slum zu helfen, in dem wir uns gerade befinden. Und das ist jetzt unsere Mission. Er sagt, entweder funktioniert das super gut und wir steigen zum Himmel auf, oder das funktioniert gar nicht und wir fahren in die Hölle. Aber es geht nur eins von beiden. Zumindest für Nintendo. Zumindest für Nintendo. Und ich meine, im Nachhinein kann man sagen, es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube auch, das war eben gerade diese Sache, war eben dieser Ansatz, und ich meine, das ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, aber die Grundidee zu sagen, man macht Spiele, die sehr einfach zu bedienen sind und die vor allem auch eine Art von Erlebnis bieten, das eben nicht nur in deinem Kopf stattfindet. Das ist ja ein bisschen das große Problem von auch Handheld-Spielen zum Beispiel. Jemandem so ein Spiel zu verkaufen, ist wesentlich einfacher, wenn du ihm sagen kannst, alleine schon die Handhabung und die Art und Weise, das Spiel zu spielen, ist etwas Besonderes und macht Spaß. Ist etwas, was mit den meisten Menschen wesentlich intuitiver und einfacher funktioniert. Wohingegen zu sagen, das Spiel an sich macht Spaß, das ist natürlich wieder wesentlich mehr Leistung von der Person an sich bloß. Aber wenn es schon Spaß macht, das Spiel zu spielen, wenn es schon Spaß macht, das Spiel zu bedienen quasi, dann ist natürlich etwas, was ein super guter Einstieg in die Welt des Spiels ist. Wenn du sagen kannst, mit dem Styler Sachen hier hinmalen und dann passiert oben auf dem Bildschirm was, ist natürlich viel intuitiver als zu sagen, dreimal Steuerkreuz, zweimal A-Button, da machst du eine coole Combo. Das heißt also, das ganze Prinzip in dem DS war ja eben schon, wie gesagt, so ein bisschen vorfühlen, vielleicht auch für die Wii, zu sagen, die Art und Weise zu spielen muss auch Spaß machen. Und das ist eben etwas, was man jedem beibringen kann. Du kannst einer 80-jährigen Oma in Japan so ein Ding in die Hand drücken und sagen, hier, guck mal, du malst was, das erscheint oben auf dem Bildschirm und dann wird irgendwas umberechnet und dann kriegst du ein kleines Bild daraus. Ist halt etwas, was, ne, alt und jung, da musst du nicht viel für verstehen. Letztendlich ist ja auch so ein bisschen das Credo von Iwata gewesen. Er wurde ja auch damit mit den Worten zitiert. Im Endeffekt muss ein Spiel eigentlich nur eins können, und zwar Spaß machen. Also es geht um nichts anderes. Soll es in der Videospielindustrie gehen und vor allem natürlich auch Spaß für alle. Also nicht nur für eben die Hardcore-Spiele, und das ist ja auch das, was der DS eben gezeigt hat. Die PSP wurde ja beworben als etwas eher Hardcoreiges und dementsprechend hat sie sich auch verkauft, sage ich mal. Die PSP war jetzt nicht unerfolgreich, beileibe nicht im Endeffekt, aber vor allem nicht im Vergleich zur PS Vita oder so. Ja, aber der DS, das war schon nochmal eine andere Dimension. Ganz andere Hausnummer auf jeden Fall, ja, definitiv. Naja, und dann kam ja 2006, also nur 2 Jahre später, dann ja auch schon der DS Lite und vor allem dann 2006 eben auch die Wii. Ja. Die Wii, die am Anfang einfach nur als Nintendo Revolution angekündigt wurde, und wie ich schon sagte, das erste Mal, als sie die gezeigt haben, wurde kein einziger Spec genannt, keine Stat. Sie sind sich komplett treu geblieben in der Hinsicht zu sagen, okay, wir wollen nicht an diesem ganzen Technik-War teilnehmen, die hatten das ja letztendlich auch schon mitgemacht, das muss man natürlich auch bedenken. Nintendo war natürlich auch in der Situation, die anderen fast alle nicht hatten. Sie hatten damals mit Sega die 8- und 16-Bit-Wars. Es gab ja damals den Grund, warum eben auf 8- und 16-Bit und dann später 64-Bit, warum. Ich meine, der Nintendo 64 heißt 64 wegen 64-Bit. Das kam ja noch aus einer Ära, wo sie eben das Ganze schon mal mitgemacht hatten, wo es eben schon mal darum ging, einfach die neuere Technik zu haben und vorauszuspringen und eben mit der Konkurrenz mitzuhalten. Und eben treu diesem Credo, was dann eben wahrscheinlich auch ein Stück weit unter Iwata eben dann auch hochgehalten wurde, ging es überhaupt gar nicht mehr darum, was da drin steckt an Technik und was das technisch kann, sondern es ging nur um das Vorstellen der Wii Remote. Es ging nur um das Vorstellen dieser Art und Weise, das Spiel zu kontrollieren. Auch da waren alle Leute noch super skeptisch. Zu dem Zeitpunkt war natürlich jetzt auch der DS jetzt gerade mal 2 Jahre draußen. Das heißt also, der hatte noch nicht diesen ganz krassen Verkaufszahlen erreicht, die er dann irgendwie so am Ende seiner Lebenszeit so ein bisschen erreichen sollte. Aber trotzdem war er schon halbwegs erfolgreich gewesen, relativ zügig. Trotzdem waren viele Leute da super skeptisch in der Hinsicht. Haben gesagt, okay, kann das funktionieren, gerade wenn wir jetzt noch einen weiteren Konkurrenten mit Microsoft haben. Die nächste Konsolengeneration stand kurz bevor. Das wussten alle. PlayStation 3 und Xbox 360 waren in der Entwicklung und es war auch bekannt, dass die kommen würden. Das heißt also, viele Leute waren gerade auch in der Hinsicht skeptisch, zu sagen, okay, die beiden Konkurrenten, die sich ganz krass auch eben auf ihre Technik berufen haben, komplett zu ignorieren und zu sagen, wir machen jetzt eine Konsole, bei der es nur um die Steuerung geht und die Art und Weise, wie man die Spiele spielt, da waren Leute sehr, sehr skeptisch. Oh ja. Und auch da müssen wir natürlich im Nachhinein sagen, größter Erfolg, den Nintendo jemals gehabt hat. Die Wii und der DS zusammen waren der Grund dafür, dass Nintendo plötzlich wieder absolut unangefochten auf Nummer 1 war, so große Gewinne eingefahren hat wie noch nie und mit 150 Millionen, glaube ich, beim DS und über 100 Millionen bei der Wii ja auch Verkaufszahlen erreicht hat, die jenseits von Gut und Böse lagen. Also ich meine, ich muss ja auch zugeben, ich erinnere mich noch ganz genau dran, E3 2004, 2005 waren so die ersten E3s, die ich mitbekommen habe und das ist auch die E3, in der Iwata dann auch eben auf der E3 die Nintendo Wii aus seiner Jackentasche rausgezogen hat und gemeint, ihr wollt eine Revolution, hier ist sie. Ja. Und niemand, also zumindest ich habe nie, wenn es darum ging, wer gewinnt die nächste Generation, die Nintendo Wii war nie in meinen Überlegungen mit drin, da ging es dann rein darum, also in meinen Überlegungen damals, als ich in dem Alter war, einfach nur, wie groß wird der Abstand zwischen der PlayStation 3 und dem Rest werden. Sony kam aus einer Position heraus, wo alle sagen, die nächste PlayStation wird sich so oder so gut verkaufen, allein mit dem Namen PlayStation 3 ist damals auch schon bekannt, okay, es wird Blu-ray unterstützen, es wird die beste Grafik von allen haben, der Cell-Chip, blablabla, und dann hast du ja noch die Xbox 360, dann hast du irgendwo da die Wii und du guckst dir diese Motion-Steuerung an und denkst so, ich weiß auch nicht, das ist ja irgendwie einfach nur eine reine Konsole, ähnlich wie auf iToy aufbauen und keine Power und kein nichts. Okay, Nintendo ist done. Ja, schon. Ja. Sollte alles nicht unbedingt so laufen. Dann kam dieses Ding raus, war irgendwie für gefühlt 2 Jahre lang dauerausverkauft in Deutschland und auch überall anderswo auf der Welt. Plötzlich haben alle Leute, mit denen man gedacht hat, die wissen nicht mal, was ein Videospiel ist, hatten plötzlich eine Wii zu Hause stehen. Da war einfach die Hölle los plötzlich. Und richtig. Niemand wusste, was da gerade passiert ist. Und das war auch natürlich ein Stück weit, da hat man es, glaube ich, auch ganz klar gemerkt, eben so die Sache, dass eben Iwata einfach dadurch, dass er aus einer ganz anderen Ecke kam, natürlich ein ganz anderes Verständnis hatte. Eben das, was viele CEOs gerade damals, ich glaube heutzutage ist auch nochmal was anderes, wir sehen ja immer mal wieder Leute, die eben aus der Spielentwicklung tatsächlich kommen und dann irgendwie auf irgendwelchen Präsidenten oder CEO sitzen landen. Heutzutage ist das normal, aber damals war das noch was sehr Ungewöhnliches. Und da hatte man, glaube ich, schon noch das Gefühl, dass es ein Stück weit damit zu tun hatte, dass er eben auch so nah an der Spielentwicklung dran war und selbst eben auch Spieler war, dass es eben eine ganz andere Leidenschaft auch dafür war. Dass er, glaube ich, auch wesentlich eher verstanden hat, vielleicht einfach auch, wie der Markt funktioniert und was der Markt wirklich genau will. Und diese Revolution nicht etwas war, was für ihn einfach auf dem Papier existierte, sondern das ihm auch wirklich am Herzen lag. Dieses Credo, das er auch immer wieder in seiner kompletten Karriere wiederholt hat, dieses eben, wir wollen, dass alle Leute spielen, wir wollen wirklich alle Leute zusammen zu Spielern machen, wir wollen das auch gemeinsam genießen. Das war schon etwas, was da ganz klar eben zu spüren war und das tatsächlich, glaube ich, einfach eine Herzensangelegenheit war und nicht nur ein Businessplan. Das hat, glaube ich, tatsächlich einen ziemlich großen Unterschied gemacht. Ein bisschen schwieriger wurde es dann natürlich dann irgendwann so gen 2009 hin, also dann so 2, 3, 4 Jahre später, nachdem man eben diesen krassen Höhenflug hatte, den die Wii ja beschrieben hat, wo ja alle sich schon 100% sicher waren, das Ding wird sich nicht nur 100 Millionen, sondern 200 Millionen mal verkaufen und wird nie abbrechen. Ich meine, die Kurve war so steil und nach oben, dass die Leute das Gefühl hatten, die wird wahrscheinlich einfach nie enden. Kam natürlich dann trotzdem irgendwann der Zeitpunkt, wo der Markt so ein bisschen erschöpft war, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt haben wir diese ganze Innovation irgendwie raus. Jetzt hat jeder Casual-Gamer auf der Welt so ein Ding zu Hause stehen. Jetzt gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel. Zumindest man könnte es ja eigentlich ein bisschen überspitzt sagen, sie haben ihr Ziel erreicht und mehr ging einfach nicht. Nee, irgendwann war es dann einfach vorbei. Irgendwann hatte man das Gefühl, okay, jetzt ist einfach der Markt gesättigt. Und ich glaube, das war dann tatsächlich dann das erste Mal das Problem, dass man gemerkt hat, jetzt ist es wiederum schwierig eben. Weil die Leute, die da zu dem Zeitpunkt fehlten, das waren die Hardcore-Gamer. Also alle Casual-Gamer, die man erreichen konnte, die hatte man erreicht. Und Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war noch nicht so ein großes Bewusstsein dafür, was das auch für die Zukunft bedeuten könnte. Casual Gamer, die eben nicht unbedingt jede neue Konsolengeneration wieder zuschlagen und sich eine neue Wii oder Wii U oder wie auch immer sie dann in Zukunft heißen würde, kaufen würden. Dann bräuchte man theoretisch dann eben die Hardcore Gamer. Und da wurde es dann sehr, sehr schnell sehr, sehr schwierig. Ich meine, da kamen dann Spiele wie zum Beispiel Mad World oder so ein Kram. Ich glaube, da können sich viele noch dran erinnern, dass man dann zu dem Zeitpunkt, gerade 2009, 2010, das Gefühl hatte, jetzt geht Nintendo wieder ein bisschen mehr in Richtung Hardcore Gamer Bereich. Ich glaube, das war auch wieder etwas, was Iwata persönlich doch ein bisschen auch am Herzen lag. Ich glaube letztendlich, das hat er ja irgendwie, es gibt diesen ganz berühmten Quote ja von ihm, wo er gesagt hat, dass seine Business Card quasi sagt, dass er der Präsident von Nintendo ist, dass er aber selbst von sich denkt, dass er Spielentwickler ist, aber in seinem Herzen ist er vor allem einfach Spieler. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen dann auch nochmal durchgekommen ist, dass er gemerkt hat, okay, wir haben zwar jetzt natürlich super viele Leute erreicht und sie quasi so ein bisschen in die Industrie gebracht, aber die Leute, um die es im Ursprung eigentlich ging, um die Spieler, die haben wir dabei so ein bisschen verloren. Allerdings glaube ich dann auch rein aus dem finanziellen Standpunkt hat man auch relativ schnell gemerkt, das ist jetzt vorbei und zu spät. Also sowas wie Mad World oder die ganzen anderen hardcoreigen Spiele, die eben gekommen sind. Und natürlich auch aufgrund, dass eben die Wii darauf ausgelegt war, dass sie nicht mehr an diesem Technikrennen teilnimmt und dann natürlich auch ein Stück weit hinterhergehinkt hat. Das hat dann auch relativ schnell dafür gesorgt, dass eben das Ganze nicht mehr ging. Und dann kam eine schwerere Zeit natürlich für Nintendo. Ja, natürlich kam dann auch die schwere Zeit in dem Sinne dann auch erstmal damit, dass ja, ich glaube 2010 war das, als dann auch der Nachfolger vom DS rauskam. Mhm. Oder 2011, nämlich der Nintendo 3DS. Ja. Und der ja auch anfangs, wo ja auch viele gesagt haben, das wird einfach so weitergehen wie mit dem DS wahrscheinlich. 3D als neues Gimmick. Und mit dem Aufbauen auf den Erfolg des DS wird der 3DS einfach sehr gut laufen. Und tatsächlich ist ja der 3DS sehr schleppend nur angelaufen. Er war für viele zu teuer. Irgendwie haben viele das Gefühl gehabt, das 3D bringt das irgendwie nicht so wirklich weiter. Das 3D war auch noch ein bisschen problematisch, dass er relativ viel Energie geschluckt hat. Man musste immer in einem bestimmten Blickwinkel zum Bildschirm sein, damit das 3D wirklich gut funktioniert hat. Gab auch einige Probleme mit dem Display, dass das Display falsch auf dem unteren Display auflag und so weiter und so fort. Also der 3DS hat auch am Anfang auch so aus, als könnte der so enden, wie jetzt letztendlich die Wii U so ein bisschen geendet ist. Ich meine, sie haben dann relativ schnell den Preis gesenkt, und dadurch hat sich der 3DS dann jetzt noch mittlerweile zu einem richtigen Powerhouse gemausert, auch wenn er nicht an die Zahlen des DS rankommt. Aber trotzdem begann damals schon so diese wirklich schwierige Zeit. Die Wii hat man schon gemerkt, okay, die Nintendo war vielleicht zum gewissen Sinne auch nicht darauf vorbereitet, dass die Wii dann so schnell abgeflacht ist. Also man hätte dann vielleicht dann doch erwartet, dass dann die Kurve dann doch ein bisschen flacher nach unten geht, als dann wirklich so steil nach unten. Was natürlich auch damit zu tun hat, wie du ja auch schon gesagt hast, plötzlich kamen dann auch die großen und spektakulären Multiplattform-Titel auf den HD-Konsolen eben raus. Dann kam eben ein Skyrim zum Beispiel 2011 für die 360 und für die PS3. Und das war dann auch die Zeit, in der Sony es dann irgendwann geschafft hat, sein Boot auch ein bisschen umzudrehen mit seinen großen Titeln wie Uncharted oder eben dann auch The Last of Us. Dass man dann eben das Gefühl hat, okay, plötzlich hat die Wii so ein bisschen so dieses Novelty, sage ich jetzt mal, ausgeschöpft und jetzt können sie plötzlich nicht mehr mithalten und bräuchten jetzt eigentlich sofort eine neue Konsole, aber so schnell konnten sie die neue Konsole auch nicht bauen. Sodass dann vor allem in den Jahren 2010 bis 2012, bis dann so ungefähr dann irgendwann auch die nächste Generation richtig anfangen konnte, dann schon sagen konnte, Nintendo war dann in einer sehr, sehr schweren Situation damals. Ja, andererseits war natürlich das Gute, dass sie natürlich einfach durch den Erfolg der Wii und auch das DS einen riesigen Puffer hatten. Ne? Klar. Also ich meine, das haben wir damals ja auch schon, logischerweise damals noch nicht im Podcast drüber geredet unbedingt, aber wenn wir so privat drüber geredet haben, war es ja auch immer die Sache, klar, Nintendo steht jetzt schlechter da als vorher, aber die sind immer noch weit davon entfernt, wirklich Probleme zu haben. Also das kann jetzt noch 2-3 Jahre so weitergehen und sie haben immer noch ein halbwegs gutes finanzielles Puffer, um zu sagen, wir können uns irgendwie noch gewisse Dinge erlauben. Aber natürlich war es trotzdem nach diesem krassen Höhenflug von 2 Jahren dann einfach schon mal, glaube ich, so ein bisschen was anderes, wenn man eben gesehen hat, wie krass dann jetzt auch wieder ein bisschen bergab ging. Ja. Und was natürlich auch noch vergessen habe, ist ja nicht nur so, dass der Nintendo 3DS an sich selbst ein bisschen Probleme hatte, sondern 2009 ist ja ungefähr die Ära, in der Smartphones richtig abgehoben haben. Ja. Und wir wissen ja auch, Mobile Gaming ist etwas, was auch nicht nur dem, sagen wir mal, traditionellen Gaming in Japan schadet, sondern eben natürlich auch dem Handheld-Business von Nintendo. Und der Nintendo 3DS sah sich dann plötzlich nicht der Sony-Konkurrenz auf den Handhelds gegenüber in Form der Vita, sondern plötzlich dann doch eher Smartphones. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die Nintendo so auch nicht erwartet hat unbedingt. Ja, das stimmt allerdings, ja. Interessant ist in der Hinsicht auch, was ich ganz cool finde, das ist immer so ein kleines Ding, es war natürlich vielleicht damals auch ein bisschen groß inszeniert, aber trotzdem noch immer super beeindruckend. Die Iwata hat ja dann damals auch, als es eben losging, finanziell schwieriger zu werden, hat er sich persönlich das Gehalt gekürzt, er hat nur die Hälfte seines Gehalts bezogen für eine Zeit lang, hat eben gesagt, das ist mir wichtig, das geht darum, dass die Firma wieder auf die Beine kommt und es macht keinen Sinn, dass ich hier in der Art und Weise bezahlt werde, wie ich bezahlt werde, wenn wir uns das gerade nicht leisten können, was glaube ich tatsächlich auch für viele dann wieder so ein Zeichen dafür war, dass er eben einfach auch mit Leidenschaft dabei war. Und ich glaube, warum viele Leute ihn eben auch so gut im Gedächtnis haben, ist eben etwas, was er dann eben auch in der Zeit etabliert hat. So ab 2011 ungefähr ging es mit den Nintendo Direct los, ja. Die bis heute ein absoluter Staple sind. Und in 2013 hat ja dann Nintendo auch angefangen zu sagen, okay, wir werden auch nicht mehr unbedingt auf der E3 sein. Es gab damals einen gleichen Wechsel. Er hat dann tatsächlich auch noch die Rolle als CEO von Nintendo of America übernommen, also Iwata. Neben Reggie hat er dann eben zusammen das da geführt. Und das Erste, was er eben eingeführt hat, war zu sagen, wir machen keine große Pressekonferenz mehr, sondern wir machen das auch eben mit Nintendo Directs und eigenen Events auf der Messe an sich. Was sich ja im Nachhinein auch immer wieder als besonders gut erwiesen hat. Und man hat von Anfang an einfach gemerkt, er hat eine extreme Nähe zu den Fans einfach ja. In dem Moment. Dieses Iwata Asks zum Beispiel, was auf der Nintendo Wii Website immer wieder gemacht war, über das wir ja vorhin schon mal ein bisschen gesprochen haben. Allgemein eben auch seine Reaktion auf Leute in Social Media, er war immer relativ aktiv. Etwas, was wir heutzutage auch viel mit Shuya Yoshida zum Beispiel haben, von dem man ja weiß, dass er auch immer wieder direkt auf Leute reagiert. Das war so ein bisschen was Iwata damals schon gemacht hat. Auch damit war er wieder ein bisschen voraus. Man muss einfach sagen... Ja, bitte. Vor allem Iwata Asks, glaube ich, ist in dem Sinne super interessant, dass du einfach merkst, wie viel, dass er wirklich in seinem Herzen Spieler und auch Game Designer ist. Er redet eben mit Leuten, mit denen er früher zusammengearbeitet hat. Ich meine, er ist jetzt in einer Position als Präsident von Nintendo und er redet damit über Anekdoten, über Spiele aus der alten Zeit, über Mother, also das Earthbound, über Pokémon, über Smash Bros., über Mario, mit den ganzen bekannten Leuten, Miyamoto, Itoi und wie die alle heißen, Sakurai mit Smash Bros. Und du merkst einfach, wie viel dieser Mann auch selbst dann in diesem Prozess mit eingebunden war, wenn dann wieder hieß, ja, es gab bei dieser Entwicklung Probleme und ja, dann hat Iwata dann das und das gemacht und geholfen und du hörst die dann Leute reden, das Gefühl, das ist kein CEO, der weiß zu viel, also die gehen halt in richtig technische Details mit rein, er redet mit den Entwicklern, er weiß ganz genau, worauf es bei der Entwicklung ankommt, was für Fragen er stellen muss, vor allem in diesen Gesprächen, und du hast nicht das Gefühl, es ist einfach irgendeiner, der keine Ahnung hat, wie das ist und fragt einfach so, ja, wie macht ihr denn das Spiel, sondern er weiß es schon so ein bisschen und man kriegt... Man hat das Gefühl, Experten reden. Richtig, und man hat richtig, also die private Ask-Gespräche waren immer super interessant, super informationsreich, man hat super viele Informationen aus der Spielentwicklung kriegt, die man so sonst nicht kriegt, hat super viel Einblick vor allem auch. Ja. Und da hat man auch da immer schon gemerkt, das ist auch immer, das könntest du dir bei keinem anderen CEO vorstellen, auch natürlich dann Nintendo Direct, seine, sag ich mal so, sein Staple, dieses We are bringing the newest Nintendo news directly to you. Auch immer die Art und Weise, wie er dann immer dann auch auf Englisch geredet hat, immer super sympathisch, immer mit einem gewissen Humor, diese Szene, die man so im Kopf hat, wenn er diese Banane hält, wo ich bis heute nicht ganz verstanden habe, warum. Also du hast einfach immer dieses Gefühl von diesem lockeren, netten Japaner von nebenan. Du hattest nie das Gefühl, da steht jetzt der Chef eines der größten Unternehmen Japans vor dir, die super unnahbar wirkt oder so. Nee, das ist einfach ein Typ wie du und ich so ein bisschen. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum er bei den Fans und auch bei Nicht-Fans durchaus sehr beliebt war. Ich meine, wir haben ja schon oft genug darüber geredet, wir haben immer wieder gesagt, wie genial es eigentlich ist, diese ganze Nintendo Direct-Sache. Die Art und Weise, wie sie eben dargestellt war. Auch dieser Humor ist ja auch super wichtig. Das ist ja auch das, was man immer wieder gemerkt hat. Man hat ja gemerkt, dass er ein sehr lustiger Typ eigentlich auch ist. Und dass es deswegen auch immer gut wieder passte, dieses ganze Hin und Her mit Reggie, wie die beiden sich immer wieder battlen und so ein Kram. Ist halt etwas, was auch total beeindruckend ist in dem Moment, wo man eben das Gefühl hat, er ist eben ein bisschen mehr als einfach nur ein Business-Typ. Er ist kein jemand, der, weiß ich was, Jura und Wirtschaft studiert hat und da jetzt einfach nur dahinter sitzt und Zahlen und her schiebt, sondern er hat ja auch immer wieder noch an Projekten gearbeitet. Er hat immer noch an Legend of Zelda zum Beispiel gearbeitet, an Mario mitgearbeitet, Animal Crossing und so ein Kram. Er war immer auch wieder in der Entwicklung beteiligt und war ja auch gut befreundet mit vielen Leuten aus der Firma, die eben vor allem hat er auch immer gesagt, als jemand, der eben so viel Coding und Programmiererfahrung hat wie er, meinte halt auch, wenn er halt von Mitarbeitern eben Sachen gezeigt oder präsentiert bekommt, sie können ihn halt nicht veräppeln. Also er sieht sofort, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist und irgendwas nicht stimmt. Also das funktioniert so nicht. Und das ist eine ganz lustige Anekdote, weil in Nintendo Land gibt es anscheinend auch so ein Minispiel für Balloon Fight. Das ist ja so ein Spiel, was er selbst persönlich, wo er Lead Programmer war zum ersten Mal, und ist ein Spiel, was ihm sehr persönlich sehr am Herzen liegt. Und sie haben mir das gezeigt und er hat gesagt, das stimmt irgendwas nicht. Das war anscheinend das letzte Mal, dass er nochmal selbst die Ärmel hochgekrempelt hat als Präsident und CEO von Nintendo und gesagt, ich programmiere den Scheiß jetzt selbst, damit das richtig funktioniert. Er war auch anscheinend auch noch später auch in seiner Funktion als Präsident dann trotzdem noch auf so kleineren Messen, so auf Retro-Messen, wo er das Spiel dann nochmal so vorgestellt hat, weil er Leuten näher bringen wollte, was er für Details in dieses Spiel reinprogrammiert hat. Also du merkst schon, das ist einfach, ja, wie der Typ von Game Freak schon meinte, ich hatte nie das Gefühl, dass da jetzt ein CEO neben mir steht, sondern der ist halt ein Entwickler wie alle auch. Und das macht einfach einen riesigen Unterschied. Ich finde das ja auch, wie gesagt, bis heute super sympathisch. Das ist halt dasselbe, wenn man, keine Ahnung, bei Sony und bei Microsoft jetzt immer mal wieder Leute sieht, die da eben auftreten, die ihre Geschichte erzählen und sagen, hey, ich habe angefangen als Spielentwickler, ich habe das seit 20 Jahren gemacht, ich bin irgendwie mal bei Microsoft oder Sony gelandet und über Umwege sitze ich jetzt hier und habe plötzlich irgendwie einen Präsidenten- und CEO-Posten von irgendeiner Division eben innerhalb der Firma. Das ist einfach diese Nähe, die eben dann andere Leute vermissen lassen. Die klassische CEOs, die wir irgend aus der Branche kennen, eben komplett vermissen lassen, die hatte Iwata total. Der hatte total diese Nähe. Natürlich auch, weil er es mit seinen Fans aktiv betrieben hat, eben den Austausch und die Kommunikation. Aber auch einfach schon als Person an sich hatte man immer das Gefühl, das ist so ein Typ, der halt hands-on ist, weil er daher halt kommt. Er hat halt diese Arbeit gemacht. Und er ist auch noch extrem gut da drin. Das ist ja nicht mal jemand, der einfach, ne, so mittelmäßig früh ein paar Spiele programmiert hat, sondern, wie gesagt, viele Leute denken, dass er wahrscheinlich einer der besten Coder war, die wir jemals in der Industrie hatten. Und das ist nicht übertrieben. Das sagt man jetzt auch nicht im Nachhinein, weil er jetzt gerade gestorben ist, sondern das ist etwas, was schon zu seinen Lebzeiten immer wieder gesagt wurde und gefallen ist. Von daher ist es immer noch wieder beeindruckend, eben, wie er das macht. Und was auch total beeindruckend ist, ist eben auch eine seiner Art und Weise zu arbeiten und mit der Arbeit umzugehen. Ein guter Freund von ihm, Shigesato Itoi, ist jemand, der auch lange für Nintendo gearbeitet hat, der viel an Handhelds gearbeitet hat, der so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen auch ist, so ein bisschen wie eben der... ist ja der Typ, der die Mother-Serie gemacht hat, ne? Genau, richtig. Und das ist vor allem halt auch jemand, der wie Iwata auch alles Mögliche gemacht hat. Der hat Bücher geschrieben, der war Künstler, der hat Firmen gegründet über alles Mögliche. Und eine seiner Firmen, die hat er 1998 gegründet, die heißt Hobonichi. Die machen so ein bisschen Alltagsprodukte und so ein Kram. Die stellen zum Beispiel, keine Ahnung, Schreibtisch, also Schreibutensilien und sowas her, Notizbücher und so ein Kram. Und da wurde er damals eben von dem Herrn Itoi gefragt, Iwata, ob er nicht für ihn vielleicht eine Webseite programmieren könnte. Und das hat er natürlich dann auch gemacht und hat er gesagt, okay, gar kein Problem, ich gebe dir auch einen Job bei mir hier in der Firma. Du bist einfach jetzt bei uns Chef der IT-Abteilung hier. Du bist IT-Manager. Und hat er gesagt, okay, gar kein Problem. Und diesen Titel und diesen Job hat er tatsächlich bis 2007 gehalten, bis die Firma dann irgendwann aufgegeben wurde und pleite gegangen ist. Aber bis 2007 hatte er immer noch diesen Titel inne und hat auch tatsächlich regelmäßig immer noch für die Firma gearbeitet, als IT-Manager von einer komplett anderen Firma, die nicht mal was mit Videospielen zu tun hat. Und natürlich ist das wahrscheinlich auch ein Stück weit was Symbolisches und er wird dann nicht jeden Tag im Büro aufgeschlagen sein und hat gesagt, so jetzt hier mache ich was. Aber er hat diesen Titel inne gehabt und er hat auch tatsächlich immer noch an der Firma gearbeitet. War immer wieder zwischendurch da, hat immer wieder auch tatsächlich selbst Hand angelegt und an der Website mitgearbeitet. Das war tatsächlich einfach jemand, der, glaube ich, auch einfach diese Arbeit brauchte. Der hätte das Coding auch nie aufgeben können. Ja. Man hatte nie das Gefühl, dass es so jemand ist, der jetzt halt in so einem Schreibtischstuhl und in so einem Schreibtisch verschwindet und jetzt einfach sich nur noch um den Kram kümmert, sondern man hat das Gefühl gehabt, der leitet diese Firma sehr, sehr erfolgreich und schafft es trotzdem immer noch nebenher, an Spielentwicklung zu beteiligt zu sein, in Firmen von anderen Freunden auszuhelfen und sowas. Das ist so ein Idealist wie der Carmack zum Beispiel, von dem man auch immer das Gefühl hat, dem geht's nicht wirklich darum, wer bezahlt mich und für wen arbeite ich, sondern dem geht's darum, ich will spannende Dinge tun, der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Und das ist tatsächlich was sehr Beeindruckendes auch. Ich glaube, im Nachhinein ist es auch auf jeden Fall sehr bewundernswert in der Art und Weise, dass er eben auch mit dem, sage ich jetzt mal, Misserfolg der Wii U und den schweren Zeiten jetzt auch die letzten zwei Jahre von Nintendo ist nie daran gedacht hat, sag ich es mal, zurückzutreten und das dann an jemand anderen zu bringen, sondern dass er gesagt hat, nein, ich werde den Karren selbst so ein bisschen aus dem Dreck ziehen wieder. Ich habe eine Vision, die Vision werde ich trotzdem immer noch weiter verfolgen. Wir werden uns anpassen müssen. Er hat ja jetzt auch den, sozusagen mit dem Deal mit DNA sozusagen den Weg in den Smartphone-Markt sozusagen mit eingeleitet. Aber auch allgemein, wenn man jetzt einfach mal bedenkt, wir wissen, dass er mindestens seit letztem Jahr diese gesundheitlichen Probleme hatte. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die ärztlichen oder die medizinischen Vorhersagen für diese Art von Krebs sind sehr, sehr gering. Also ja. Die große Wahrscheinlichkeit war, also er wusste das damals, war mit wir wissen das heutzutage wahrscheinlich, dass er damals schon wusste, er wird wahrscheinlich vielleicht nicht nur noch so 2 bis 3 Jahre zu leben haben, wenn es alles normal läuft. Dass er trotzdem sich in dem Moment hätte, glaube ich, hätte es ihm niemand für übel genommen, wenn er gesagt hätte, ich trete jetzt zurück, ich werde die letzten Jahre ein bisschen zurückschalten, werde vor allem Zeit mit meiner Familie verbringen oder was und mich auf meine Gesundheit kümmern. Nein, er hat bis zu den letzten Wochen, wie gesagt, er war vor ein paar Wochen noch auf dem Aktionärstreffen von Nintendo, hat noch über den NX und so weiter geredet. Der Mann war einfach von vorne bis hinten, hat einfach, also das war einfach seine Leidenschaft auch, dieser Job, das hast du gemerkt. Und diese Firma hat ihm sehr viel bedeutet. Und ich glaube, nachher ist das super bewundernswert, was dass er trotz seines Wissens, dass er vielleicht nicht mehr viel Zeit haben würde, dass er trotzdem sagt, ich werde trotzdem meine gesamte Kraft eben in diese Firma reinstecken. Ja. Das ist tatsächlich etwas, was extrem beeindruckend ist und was ihn auch eben zu was Besonderem macht. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt eben über ihn reden, warum wir auch einen Nachruf auf ihn machen wollten, weil wir eben das Gefühl hatten, das ist nicht nur jemand, der einfach der Industrie viel gegeben hat. Dafür hätte er kein besonders großer oder guter oder beeindruckender Mensch sein müssen, um das zu tun, sondern es war einfach auch jemand, der eben so verwachsen mit dieser ganzen Industrie war, dass er eben bis zu seinem Todestag fast gearbeitet hat, dass er immer irgendwie diese Leidenschaft sich aufrechterhalten hat für das, was er getan hat, seinen Weg auch nie irgendwie ganz verlassen hat, den er eben in die Videospielindustrie gefunden hat, dass er nicht irgendwann, wie gesagt, hinter einer Tür verschwunden ist und nur noch CEO war, sondern dass er immer noch auch beteiligt war am Programmieren, an den Spielen an sich. Und dass man eben das Gefühl hatte, der hat tatsächlich einfach alles gegeben für diese Firma. Und auch wenn wir viel Kritik für Nintendo übrig haben, und das ändert auch alles überhaupt gar nichts daran, auch wenn ich der Meinung bin, dass man gewisse Dinge in der Vergangenheit hätte anders machen müssen, auch Iwata hätte gewisse Dinge vielleicht anders machen müssen, es ist trotzdem extrem beeindruckend, was dieser Mann geleistet hat und was er geschafft hat mit Nintendo. Und egal, was auch in Zukunft passiert, das wird sich auch niemals ändern. Er hat den NX mit auf den Weg gebracht. Ich habe jetzt schon öfter mal gelesen, wir werden nie erfahren, was eben passiert wäre, wenn er eben Nintendo jetzt auch in die neue Ära vielleicht eingeläutet hätte und wenn er eben jetzt noch da gewesen wäre, um zu sehen, was mit dem NX passiert und die Firma weiterzuführen. Aber so ein bisschen sein Erbe haben wir noch. Also der NX ist komplett in seiner Phase entstanden. Er wird da seine Finger mit dem Spiel gehabt haben. Wir sehen vielleicht noch so ein bisschen tatsächlich jetzt im Nachhinein, in welche Richtung er eben Nintendo führen wollte. Ist natürlich super traurig, dass er mit 55 Jahren schon gestorben ist. Ich glaube, der hätte garantiert bestimmt noch 10 Jahre, wäre er noch Präsident gewesen, wenn da nicht noch irgendwas dazwischen gekommen wäre. Und es wäre schon schön gewesen zu sehen, was der Mann noch quasi getan hätte und wie er sich noch weiter eingebracht hätte, wenn er eben so ein bisschen aus freien Stücken vielleicht irgendwann die Branche hätte verlassen können und seinen Nachfolger vielleicht selbst bestimmen und sowas. 55 ist ja kein Alter. Heutzutage überhaupt nicht mehr, das ist es halt. Also er ist immer noch relativ jung. Wie gesagt, 10 Jahre wäre er bestimmt noch CEO und Präsident geblieben. Guck dir seinen Vorgänger an, der bis in sein 70. Lebensjahr, 72, 73 glaube ich war. Er ist auch erst mit 85 gestorben, also... Richtig, der hat auch noch Ewigkeiten gearbeitet. Ich meine, vor allem war ja auch noch, das muss man auch dazu sagen, der Hiroshi Yamauchi war ja auch immer noch Berater bis 2005, glaube ich. Und er war ja auch noch Hauptaktien, also er hat ja 10% der Nintendo-Aktien gehalten, das heißt, war ja auch bis zu dem Zeitpunkt auch immer noch ein wichtiger Entscheidungsträger in irgendeiner Hinsicht, aber... Vorstandsvorsitzende immer noch sehr lange, ja. Ich denke, so im Nachhinein, wenn man das so alles so ein bisschen zusammenfasst, muss man ja schon sagen, also ich glaube, dieses Zitat, das ja auch in den letzten Tagen auf Twitter so am meisten rumgegangen ist, also im Wortlaut, on my business card, I'm a corporate president, in my mind, I'm a game developer, but in my heart, I'm a gamer. Mhm. Das trifft die Person Iwata schon sehr gut und ich glaube, das ist auch so irgendwie, das erklärt auch irgendwie, warum die Reaktion auf seinen Tod jetzt auch von allen Seiten aus, also man könnte ja immer meinen, dass natürlich, es gibt dann vielleicht die 1, 2 Idioten aus den Tausenden von Leuten, die dann trotzdem diese Gelegenheit nehmen, um dann irgendwas Blödes zu sagen. Aber sicherlich das Gefühl, egal ob du jetzt PC-Spieler bist, ob du jetzt irgendwie Nintendo nicht magst, ob du eher irgendwie PlayStation-Fan bist, Xbox-Fan, ob du selbst Nintendo-Fan bist oder nicht. Alle Leute, die ich irgendwie getroffen oder mit denen ich geredet habe oder die ich jetzt in Foren beobachtet habe, waren alle zutiefst betroffen von dieser Nachricht. Alle haben gesagt, der Typ an sich hat dann von PC-Spielen zum Beispiel, der Typ hat an sich überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich mit Videospielen verbinde. Aber trotzdem, ich weiß, welche Bedeutung er hat und ich fand den Typ trotzdem immer sympathisch und hat irgendwie das Gefühl, der ist trotzdem irgendwie einer von uns. Ja. Und deswegen sehen wir einfach diese riesige Welle an eben Trauerbekundungen und eben Anteilnahme und das sieht man auch, was dieser Mensch einfach vielen Menschen dann irgendwie dann auch gebracht und bedeutet hat. Auf jeden Fall. Deswegen ist das überaus traurig, muss ich definitiv sagen. Richtig, aus der ganzen Industrie kam das und egal ob Konkurrenten, ob Wegbegleiter oder sonst irgendwas, alle haben sich da sehr, sehr betroffen gezeigt. Und das ja auch völlig zu Recht, ich glaube eben auch, weil vielen Leuten das eben nicht bewusst war. Auch wenn viele Leute aus Nintendo selbst, die sich im Nachhinein geäußert haben, sagen, sie wussten das, sie haben die letzten Tage noch gesehen, es ging mir noch einigermaßen gut. Glaube ich, da gab es trotzdem schon viele Leute, denen auch bewusst war, dass es eben bald zu Ende gehen würde. Aber ich glaube, für alle anderen war es tatsächlich einfach ein Riesenschock, weil man eben fast nichts darüber wusste. Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung, ist ja was völlig Privates, klar. Aber. Und ich meine, unsere Industrie ist halt auch noch sehr jung, muss man dazu sagen. Das ist mir dann auch aufgefallen. Natürlich sind auch schon so einige Leute gestorben. Wir hatten ja erst letztens den Erfinder der ersten Konsole sozusagen. Yamauchi ist ja schon vor 2 Jahren gestorben, wobei der aber auch eher natürlich in seiner Funktion als CEO wichtig war. Aber jetzt so im Bereich, jetzt vielleicht Game Creator, also hat man das Gefühl, sind wir eigentlich auch noch nicht so wirklich in der Zeit angelangt, wo man das Gefühl hat, da müssten jetzt demnächst die ersten, sag ich mal, wegsterben. Aus Altersgründen. Zumal ja auch tatsächlich einfach Iwata einer von denen war, der die Industrie fast komplett, also was heißt fast, der hat sie komplett seit ihren Anfängen begleitet. Der hat damals auf seinem Taschenrechner seine ersten Sachen programmiert. Seitdem es die Videospielindustrie gibt, ist er eigentlich ein Stück weit ein Teil davon. Als Spieler, als Programmierer, als Präsident von Firmen. Ist wirklich tatsächlich jemand, der von Anfang bis Ende, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind, so ungefähr, mit dabei war. Und natürlich dadurch dann umso trauriger. Weil man eben auch das Gefühl hat, diese Leute, die von Anfang an dabei waren, die sind jetzt auch erst 55. Das ist keine 100 Jahre her. Diese ganzen Pioniere, die leben alle großteilig noch. Niemand von uns hat jetzt das Gefühl, Miyamoto wird bald sterben oder so. Genau. Überhaupt nicht, ja. Einfach nur, um das noch einzuwerfen. Derzeit ist es tatsächlich auch so, dass Miyamoto zusammen mit Genyo Takeda die den Präsidententitel in hat, bis ein neuer eben ernannt wird. Auch wieder 2 Leute, die ihn, glaube ich, dann auch schon sehr lange begleitet haben. Ich meine, Genyo Takeda ist zum Beispiel auch einer von denen. Ich glaube, das ist im Gegensatz zu Miyamoto jemand, den keiner kennt, aber Genyo Takeda war schon von Anfang an dabei bei Nintendo. Der hat schon in den 70er, 80er Jahren bei Nintendo gearbeitet und war eben auch damit für verantwortlich, dass die ersten Spiele eben mit auf den Weg gebracht wurden. Er ist halt vor allem Hardware-Manager, deswegen kennt man ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt so sehr. Ich glaube, den Namen kennen die wenigsten tatsächlich. Das ist halt so ein bisschen der Mark Cerny gerade so von Nintendo. War so halt ein bisschen, ja. Aber genau, die beiden haben derzeit quasi als Acting Presidents den Job übernommen, bis eben ein neuer ernannt wird. Und ich glaube auch, also ich habe jetzt auch schon die ersten Debatten darüber gehört, wie das jetzt post-Iwata weitergehen soll. Also ich glaube, diese Personalfragen, also ich glaube, jetzt ist noch nicht die richtige Zeit dafür, um jetzt darüber zu diskutieren. Interessant wird's halt, wenn halt, es ist natürlich die Frage, wenn tatsächlich Iwata das vielleicht schon seit einem Jahr wusste, hat er sich vielleicht doch schon um Nachfolge gekümmert, hat er vielleicht schon, kam es jetzt doch früher als erwartet, aber wissen zumindest irgendwie intern auch Leute, wen er gerne gehabt hätte, das ist ja dann auch so eine Frage. Und natürlich auch die Frage dann, wen nimmt man nach jemandem wie Iwata eben? Setzt man dann tatsächlich jetzt vielleicht doch wieder einen klassischeren CEO auf den Sitz, sagt man, wir nehmen einen Business-Typen, der mit der Entwicklung nicht viel zu tun hat, sagt man, nein, eigentlich muss es jemand sein, wie zum Beispiel Miyamoto oder jemand anders, der aus der Spielentwicklung kommt, wollen wir den Trend so weiterführen. Auch vor allem auch jemand, der sich natürlich mit dem NX entsprechend auskennt. Das kann ja auch niemand x-beliebiges sein. Und gerade Nintendo als eben so eine traditionsreiche und auch sehr heterogene Firma, ist natürlich auch immer die Frage, beziehen sie jetzt Talent von außen? Steigt der jemand innerhalb der Firma auf? Homogen, der eben, oder? Ja, genau, sorry. Steigt er jetzt jemand innerhalb der Firma auf, der da eben seit Jahren schon arbeitet, der wie gesagt an vielen Projekten noch beteiligt war? Ich glaube, in der Hinsicht wird es schon nochmal ganz interessant zu sehen, wie da vielleicht auch ein bisschen das Erbe dann eben von Iwata weitergetragen wird. Definitiv. Aber ich glaube, da werden wir auch noch genug Zeit dazu haben. Natürlich, ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir ein bisschen am Ende angekommen. Wie gesagt, es war eine sehr wichtige und große Persönlichkeit. Da kann man, glaube ich, keine Zweifel dran haben. Es ist nicht so jemand wie zum Beispiel Miyamoto, den man speziell mit Mario oder sowas verbindet. Er ist eben eher auf der technischen Seite immer gewesen. Aber trotzdem, ich glaube, das ist in den letzten... Ich glaube, allein die Tatsache, dass er als CEO trotzdem so viele Fans hatte und... Und dass so viele Leute ihn kannten, spricht für ihn definitiv. Ich glaube, die wenigsten Absolut. Leute können sich sonst was unter einem CEO von irgendwelchen anderen großen Unternehmen vorstellen. Ich glaube, Andrew House und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob Xbox überhaupt einen CEO hat, ob Phil Spencer das überhaupt in den Titel hat. Ja. Aber die Titel sind ja immer so ein schwieriges Ding. Aber zumindest jemand in einer, der Firmenchef quasi, gibt wenige, die so fannah und so bekannt waren wie... Man soll selbst einer wie Kazuhide war weniger bekannt dafür, hat nicht die Fans, weil er so fannah war, sondern weil er einfach so komisch und verrückt teilweise. Auch immer noch ist. Das stimmt allerdings, ja. Ja, wie sind eure Erfahrungen mit Nintendo? Vielleicht haben wir auch einige große Nintendo-Fans dabei. Vielleicht, ich weiß, dass wir einige große Nintendo-Fans unter den Hörern haben. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr darauf reagiert? Was ist eure persönliche Verbindung vielleicht auch zu Iwata? Und ja, alles, was dazu irgendwie wie immer zu sagen ist, immer an uns. Wir freuen uns über alles. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Wir enden dann doch auf einer etwas fröhlicheren Note vielleicht. Je nachdem, was wir beiden zu präsentieren haben. Ich weiß gar nicht, was dein Tasty gerade diese Woche ist. Ich weiß auch nicht, was dein Tasty ist, deswegen. Ja, gut, dann schreib doch mal ein. Überraschung für alle. Wunderbar. Ja, dann leg mal los. Was ist denn dein Tasty? Mein Tasty, wenig überraschend, mal wieder was mit Videospielmusik. Mm. Und zwar gibt es einen sehr talentierten Pianisten, der, also einfach ein klassisch ausgebildeter Pianist ist, auch schon einige Wettbewerbe gewonnen hat, aber noch relativ jung ist. Sein Name ist Ramon van Engelenhoven, kommt, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, aus Holland. Mhm. Ist nebenbei auch ein sehr begeisterter Videospieler. Ich verfolge seinen Kanal eigentlich schon seit einiger Zeit. Und er hat auch schon neben natürlich klassischen Stücken, eben, keine Ahnung, Chopin, Rachmaninoff und so weiter, auch immer mal wieder so ein paar Sachen aus Videospielen parat. Und er hat jetzt einen, ja, vor ein paar Tagen eine ja großes eigenes Arrangement zu Final Fantasy X veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine 35-minütige Pianosonate in 4 Sätzen, also recht klassisch aufgebaut. Er hat gemeint, er wollte das schon sehr lange machen. Also Final Fantasy X ist so einer seiner Lieblings-Soundtracks, was ich als Pianist auch nachvollziehen kann, weil Final Fantasy X wahrscheinlich schon von allen Final Fantasy Soundtracks so am prädestiniertesten für das Piano ist und wollte schon immer das irgendwie klassisch aufbereiten, aber hat sich nie wirklich rangetraut. Und manche von euch wissen ja vielleicht, dass ich ein großer Fan von den Symphonic-Konzerten war, und da gab es 2013 eben für Symphonic Odysseys ein richtig, richtig gutes Klavierkonzert für Orchester und Klavier von Final Fantasy 1 bis 6, und der hat gemeint, das hat ihm so den Anschluss gegeben, es dann doch mal zu versuchen. Und ich muss sagen, ich habe mir das jetzt schon ein paar Mal angehört, es ist sehr lang, 4 Sätze, aber ihm ist das wirklich sehr, sehr gut gelungen. Super viele schöne Themen mit eingearbeitet, die Übergänge sind richtig schön geworden, er hat sich super viele Gedanken gemacht, wie man die Themen teilweise miteinander verbindet. Manche Themen sind sehr stark drin in anderen Themen versteckt, also er hat zum Beispiel für die Reise innerhalb Spearers dann relativ viele Town und viel Themes miteinander verbunden, die dann manchmal auch nur so in manchen Akzenten zu erkennen sind, wenn man genau hinhört. Er spielt es natürlich selbst auf dem Piano, ist natürlich super gute Performance. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viel spoilern. Also auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach definitiv wert, sich das mal anzuhören. Final Fantasy X Soundtrack ist ja auch eh einer der besseren, meiner Meinung nach. Es gibt ja keine richtig schlechten, aber selbst darin ist, glaube ich, Final Fantasy X immer noch einer der besseren. Und lohnt sich auf jeden Fall das Anschauen. Man muss super viel Arbeit gewesen sein, aber hat sich meiner Meinung nach gelohnt. Es ist eine richtig, richtig gute Pianosonate geworden. Und ich bin ja immer noch der Meinung, es sollte immer noch mehr von diesen, sag ich mal, mehr klassisch inspirierten Arrangements geben, die sich eben nicht so stark unbedingt nur an die Melodie halten, sondern auch versuchen, ein bisschen eigene Akzente zu setzen. Und wir haben ja die Symphonic-Konzerte dafür, aber wenn es jetzt auch noch andere das machen, glaube ich, ist es auf jeden Fall begrüßenswert und ja, definitiv einen Blick wert. Klingt ziemlich awesome auf jeden Fall. Ich habe ja persönlich den Final Fantasy X Soundtrack noch nie gehört, aber du hast ja schon öfter mal erwähnt, dass es tatsächlich einer der besseren ist. Also einer der besseren klingt immer so, als ob ne, die anderen alle schlecht sind, aber einer der besten quasi. Und entsprechend, glaube ich, werde ich mir das definitiv auch mal antun. Ist immer irgendwie cool und beeindruckend, wenn halt Leute sich irgendwie auch so ein bisschen halt den Mut haben zu sagen, ich setze mich halt hin und mache da sowas Eigenes draus. Weißt du, wie das angekommen ist? Hat das schon irgendwie groß Anklang gefunden? Ist das irgendwie etwas, was auch irgendwie relativ breit schon wahrgenommen wurde? Oder ist das jetzt vielleicht eher so ein Insider-Tipp? Also bisher ist, glaube ich, noch so ein Insider-Tipp. Ich habe das jetzt auch nur von einem meiner etwas spezifischen Nischen-Twitter-Accounts jetzt gerade mitbekommen. Ich wollte das jetzt auch demnächst auf jeden Fall auch teilen. Aber ich glaube zumindest in der Videospiel-Musikszene so ein bisschen, also viele haben mir schon gesagt, er soll das bitte auf OC Remix veröffentlichen, bitte, weil ja, da dann doch vielleicht dann mehr Leute gibt, die dann auch auf so, die dann sich dann nur damit beschäftigen. Ich meine, ich habe ja OC Remix auch schon mal getastet, und das sind ja nur Leute, die solche Sachen machen. Von daher glaube ich, könnte das schon noch ein bisschen größer werden. Also lohnt sich auf jeden Fall mal. Und das klingt doch super gut. Dann ist das doch wie immer, ne? Einfach unseren Twitter-Account folgen, dann kriegt ihr das auch mit, wenn Joe das da garantiert demnächst irgendwie mal raushaut. Das ist natürlich dann umso schöner einfach, wenn man da noch das Gefühl hat, irgendwie so von wegen, das kann auch noch ein bisschen mehr Plattform kriegen, als es jetzt gerade hat. Ja, cool. Einfach mal anhören, würde ich sagen, für alle, die sich da irgendwie für interessieren und für alle anderen eben wie auch, weil Musik ist, glaube ich, etwas, worauf wir uns alle einigen können, was wichtig und schön ist. Mein Tasty ist auch wieder relativ klassisch, habe ich das Gefühl. Wir haben diese Woche klassische Tastys, wie es scheint. Bei mir ist mal wieder ein MMO. Ich bin da jetzt ja dann auch wieder eine Zeit lang ziemlich raus gewesen aus dem ganzen Ding, aber ich habe ja schon oft genug erwähnt auch, dass ich grundlegend ein Fan davon bin, dass ich mich dann nie Ewigkeiten für begeistern kann und da auch nie wirklich lange mit am Ball bleibe, aber so einmal das ganze MMO sehen, so ein bisschen alles auf Maximum ziehen, diese ganze soziale Komponente und so ein Kram, mir macht es einfach Spaß. Und tatsächlich habe ich jetzt durch Zufall auch wieder eins entdeckt, das mich tatsächlich doch sehr begeistert hat, und dann hatte ich das Gefühl, das ist jetzt auch gerade genau der richtige Zeitpunkt, um das mal zu erwähnen. Und zwar nennt sich das Ganze Skyforge. Das ist ein Spiel von den Machern, die ehemals oder immer noch unterstützen, die Allods Online gemacht haben. Die heißen auch einfach nur Allods Team. Das ist ein russisches Team. Allods Online ist, glaube ich, etwas, was so in MMO- und Free-to-Play-Kreisen durchaus beliebt war, eine relativ lange Zeit lang. Sie haben es anscheinend dann irgendwann ziemlich kaputt gepatcht und ziemlich Pay-to-Win gemacht. Und seitdem ist es nicht mehr ganz so beliebt, aber es hat ein sehr eigenes Szenario, auch ein sehr eigenes Gameplay. Und das merkt man da auch wieder. Was mich hauptsächlich interessiert und was für mich sehr interessant gemacht hat, war, dass anscheinend Obsidian mitgearbeitet hat an Teilen des Gameplays, an Teilen der Story, der Welt und. Das heißt also, es ist also eine Co-Produktion von dem Allods-Team und eben Obsidian Entertainment. Und wie wir nun auch schon oft genug erwähnt haben, ist Obsidian eine Firma, die ich schon seit Jahren verfolge und die mir sehr am Herzen liegt und bin großer Fan von denen. Das heißt, das hat mich ein bisschen aufhorchen lassen. Trotzdem bin ich dadurch zufällig drüber gestolpert und ich bin relativ unmotiviert und ohne selbst groß was zu tun eigentlich an ein Fauna-Paket gekommen, das ich einfach so gekriegt habe. Und habe gesagt, okay, sag mir nichts, aber ich nehme es und dann probiere ich es mal aus. Und nachdem ich das jetzt tatsächlich einfach mal 2 Tage ausprobiert habe, ohne irgendwas davor drüber zu wissen, obwohl es anscheinend relativ gehypt ist auch in der Szene, muss ich sagen, ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und die Open Beta startet am 16., dem Donnerstag, das ist heute, zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, also am Sonntag oder Montag, ist es ein paar Tage her, aber die Open Beta ist also gerade gestartet. Das Ganze ist, wie gesagt, Free-to-Play, hat bisher ein extrem angenehmes System. Das, was so ein bisschen das Problem vielleicht von Neverwinter auch war, wo man irgendwie das Gefühl hatte, so jetzt muss ich anfangen zu bezahlen, das gibt es da überhaupt nicht. Es hat ein sehr angenehmes Bezahlsystem und sämtliche Währung, die man sich eben für echtes Geld kaufen kann, kann man tatsächlich auch einfach im Game für die Ingame-Währung tauschen und so erspielen. Es hat ein sehr eigenes System, es hat ein Action-Kampf-System, das sich ganz klar nicht wie klassisches MMO anfühlt, was sehr erfrischend auf jeden Fall ist. Es hat ein sehr cooles Kombo-System innerhalb dieses Kampfsystems, das es sehr, sehr spannend, interessant macht. Derzeit gibt es jetzt schon 13 Klassen, es sollen aber noch mehr werden, und das Ganze funktioniert auch ziemlich ohne Level oder irgendwas anderes. Ich will gar nicht so weit ausholen, weil es relativ kompliziert ist für alle Leute, die es interessiert, die sollen sich mal angucken, aber grundlegend ist es so, dass man eben einen großen, das Ganze nennt sich Ascension Atlas, das ist so eine Art wie eine Sternenkarte vom Prinzip her, und innerhalb dieser Sternenkarte gibt es eben so einzelne Nodes, so große Flecken, in die man auch reinzoomen kann, und innerhalb der Nodes gibt es dann eben einen Weg, da muss man nach und nach so kleine Teilbereiche eben freischalten mit Währung, die man im Spiel verdient. Und so arbeitet man sich eben durch diesen Atlas. Man startet von einer von 3 Klassen, die man eben einfach von Anfang an geschenkt kriegt. Und von diesen 3 Klassen macht man eben seinen Weg ausgehend dann eben in diese Sternenkarte hinein, um zu anderen Klassen zu kommen, die dann eben auch in diesen Nodes sind. Und auf dem Weg sammelt man eben passive Boni. Und das Coole daran ist hauptsächlich, dass man eben nur einen Charakter hat, und dieser Charakter kann jederzeit immer und ständig und ewig die Klasse wechseln, wohin man will. Alle Klassen, die freigeschaltet sind, zu denen kann man wechseln. Jede Klasse hat nochmal eine eigene kleine Sternenkarte, in der man dann eben die einzelnen Talente ausarbeitet. Das heißt, wenn man die Klasse wechselt zu einer Klasse, die man noch gar nicht gespielt hat, ist man zwar ein Stück weit benachteiligt, weil einem eben noch viele der Talente fehlen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man alle Sachen, die man auf dem großen Atlas freischaltet, sind passive Boni, die für alle Klassen gelten. Man upgradet nebenher noch seine Slots für seine Waffen und seine Ausrüstungsgegenstände. Auch diese Upgrades bleiben erhalten, sodass selbst wenn man in eine neue Klasse einsteigt, man nicht gleich bei Null einsteigt, sondern schon einen gewissen Vorsprung quasi hat und sich dann eben nur wieder durch den Talentbaum arbeiten muss. Bietet extrem viel Freiheit, extrem umfangreiches System tatsächlich, und habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel Platz eben, um sich da auszutoben kreativ. Und mir macht es eben dadurch, dass es sehr, sehr ungewöhnlich ist und ein extrem gutes Play-System, wie ich finde, tatsächlich hat. Schon extrem viel Spaß. Wie gesagt, die Open Beta hat gerade angefangen. Es ist komplett umsonst. Einfach mal runterladen und reinschauen. Ich habe das Gefühl, das fliegt tatsächlich noch so ein bisschen unterm Radar, und ich habe das Gefühl, das Spiel hat tatsächlich extremes Potenzial. Also falls ihr euch irgendwie für MMOs oder sowas dergleichen interessiert, definitiv angucken, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich bin, nachdem ich davon nichts wusste, tatsächlich jetzt innerhalb von 2, 3 Tagen doch schon sehr begeistert von dem Spiel und vertreibt mir da meine Zeit. Falls ihr Bock habt, einfach melden, da es Unified Server gibt, was ich auch ganz cool finde. Es gibt einen Server für Nordamerika und einen ein Server für Europa und auf diesen Servern, das ist natürlich ein ganzer Serverpark, aber es ist eben eine komplette Welt, da landen alle. Das heißt, wenn ihr Bock habt oder so ein Kram, einfach anschreiben, dann kann man auch mal zusammen irgendwie durch einen Dungeon ziehen oder so. Hätte ich definitiv Bock drauf. Wie gesagt, Skyforge, das Ganze, wir verlinken es wie immer und dann schaut euch das mal an. Ist definitiv ein Blick wert. Ja, ich habe auch gestern Merlin schon ein bisschen über die Schulter geschaut. Das sah ganz interessant aus. Ich bin ja auf jeden Fall schon mal interessiert, wenn ein Kampfsystem rein actionbasiert ist, also wo man auch ein bisschen aufpassen muss, ausweichen muss und so weiter, also dass nicht alles irgendwie unavoidable ist. Und sah auch ganz cool aus, leider natürlich nur auf dem PC und ich bin eh schon mit einem anderen MMO momentan beschäftigt, deswegen werde ich wahrscheinlich nicht die Zeit haben, mit Merlin da rumzubrettern, aber an sich so auch dieses System, dass man eben Klassen wechseln kann, ich kenne es ja momentan nur zu gut aus Final Fantasy 14, ist etwas, was ich sehr angenehm finde, absolut, dass man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie auf eine Klasse festgelegt und kann dann auch einfach mal ein bisschen wechseln und was anderes spielen. Ich glaube, ich wäre jetzt auch zum Beispiel bei Final Fantasy nicht so lange geblieben, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer nur die eine Klasse hätte spielen müssen oder wenn ich hätte einen komplett neuen Charakter aufbauen müssen. Ich glaube, da hätte ich dann doch nicht die Motivation dazu gehabt, aber auf Knopfdruck dann einfach die Klasse zu wechseln und dann einfach komplett andere, was anderes zu spielen, ist auf jeden Fall cool. Das ist auch echt gut für die Langzeitmotivation und definitiv. Deswegen schaut doch auf jeden Fall mal rein, auf jeden Fall, wenn euch MMOs interessieren. Absolut. Das ist ja immer das Schöne an diesen Free-to-Play-Dingern. Komplett umsonst, einfach runterladen, ausprobieren. Wenn es einem gefällt, gefällt es einem. Wenn nicht, dann nicht. Und dann kann man immer noch weiterschauen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt von dieser Folge. Wie gesagt, das war vielleicht nicht das Schönste, das war nicht unbedingt das fröhlichste Hauptthema, aber ich habe das Gefühl gehabt, das war trotzdem irgendwie, ich fand es sehr angenehm, nochmal drüber zu reden einfach. Und dementsprechend auch einfach hier auf unserer winzigen Plattform, die wir haben, trotzdem einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Wie gesagt, ein super beeindruckender Mensch einfach und ein super wichtiger Teil einfach auch der Gaming-Industrie. Satoru Iwata. Und wir auf jeden Fall hier sind sehr, sehr traurig, dass er uns verlassen hat. Aber ja, bei der nächsten Folge geht es vielleicht wieder ein bisschen fröhlich einher. Die wird, wenn alles glatt läuft, eigentlich ganz normal in 2 Wochen erscheinen. Jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Ja, das ist auf jeden Fall noch vor der Gamescom. Das heißt, die Folge kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Danach ist dann ja schon Gamescom. Da müssen wir dann mal schauen. Wie immer werdet ihr da einfach aktuelle News irgendwie bei uns per Twitter oder unsere Website oder Facebook erfahren. Das heißt, einfach da irgendwie bei Facebook liken, bei Twitter folgen oder wie auch immer regelmäßig auf die Website gucken. Dann kriegt ihr das einigermaßen mit. Da wird es bestimmt auf jeden Fall Zwischenberichte oder sowas dann eben von der Gamescom an sich geben. Und danach wie immer die Gamescom-Folge, wo wir dann ein bisschen persönlich irgendwie schildern, was wir alles gesehen haben und so. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere von euch da. Wenn ihr Bock habt, uns zu treffen, dann meldet euch einfach. Wir haben das letzte Jahr ja auch schon uns glorios mit Hörern getroffen. Das war sehr unterhaltsam. Fabi, du bist gemeint. Genau, also da einfach mal schauen, was da so ansteht bei uns und einfach mal regelmäßig reinschauen und dann kriegt ihr das schon mit. Aber in 2 Wochen gibt es auf jeden Fall erstmal nochmal eine neue, normale Folge, wie es sich gehört. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Gamescom. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Nee. So die ersten Publisher und so haben wir schon so leicht bekannt gegeben, was man so alles auf der Messe wird sehen können und spielen können. Und ja, jetzt nach der E3, jetzt dann demnächst selbst in die Hand anlegen, habe ich mir auch Bock drauf. Und ja, wenn irgendeiner von euch da ist und irgendwie Lust und Zeit hat, uns zu treffen, immer gerne. Sie treten ja immer gerne Kontakt mit unseren Hörern und oder vergeben auch Autogramme an gewisse Personen. Stimmt. Surreal. Ja, aber dann würde ich sagen, ja, sind wir am Ende angelangt. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr habt gerade Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.